willkommen zum Knackpunkt. Den einzigen Podcast mit zwei Enden, aber ohne Punkt. Heute mit dabei Steffi, der Südstaatlerin. Sven, dem Overwatcher. Und mit mir, Christian, mit der sonnigen Seite oben. Fängt schon gut an. Christian, wir sind heute übrigens in einer Dreieckskombination. Wir haben heute eine Dreiecksbeziehung. Ich bin unten. Christian ist oben links. Steffi ist oben rechts. Das heißt, Steffi, du musst nach rechts zeigen, wenn du auf Christian Mittelfinger zeigen willst. Christian, du musst nach links zeigen. Genau da. Genau so, Leute. So. Das ist geil. Das nehme ich als Titelbild. Und Photoshop oder das natürlich. Oh Gott. Mach ich heute Abend noch. Hallöchen, wunderschönen guten Abend, meine Damen, meine Herren. Willkommen bei einer weiteren Folge Unfug. Overwatch Podcast. Was geht? Alles ist gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Das ist schlecht. Hochdeutsch reden. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut für alle Zuschauer, die es ja sehr wahrscheinlich nicht wissen. Steffi wohnt seit geraumer Zeit, lass mal kurz überlegen, 2013, 2014? 4 Jahre. 4 Jahre? Okay, zu lange. Im 4. Jahr, also 3,5, um genau zu sein. Ja, seit 3,5 Jahren wohnt sie in der Schweiz und hat sich auch leider diesen Unrat an Akzente angeeignet. Mhm. Das heißt nur, dass Sven mehr Untertitel einbauen muss. Das ist richtig. Das wäre so geil, wie vor ein paar Podcasts, wo ich irgendwie Französisch, Spanisch und keine Ahnung was irgendwie gemischt gesprochen habe und Christian dann irgendwie so Untertitel drunter gelegt hat. Das war ziemlich witzig, muss ich sagen. Also es war von mir auch autorisiert. Und übrigens an alle Leute für die letzte Podcast-Folge. Es war 2,5 Stunden, nachdem der Podcast beendet war, war alles wieder tutti zwischen allen. Das heißt, falls Leute jetzt den letzten Podcast noch nicht gehört haben oder so. Ja, es ist eskaliert. Ja, es ist eskaliert. Wir wissen's. YouTube-Drama ist mir doch scheißegal. So, es war alles noch 2 Stunden wieder alles tutti. Ich finde das toll. Für ihn war das alles so dramatisch. Bei mir war's. Ja, ich hatte Alkohol drauf, war eigentlich gute Stimmung. Ich weiß nicht, was heute ist, war noch ein guter Abend. Voll auf die Eier, aber richtig. Gut, aber wie gesagt, der Gast soll sich ja selber vorstellen. Ich stelle mich vor, ich bin Steffi, komme aus der Schweiz. Was machst du so? beruflich. Ja, muss nicht, nein, um Gottes Willen. Sonst, nee, aber was mache ich? Was machst du in der Schweiz? Warum? Warum Schweiz? Weil Schweiz cool ist. Wolltest du so dringend die EU verlassen? Ja. Echt? Ja. Wow. Nein, die deutsche Politik gefällt mir einfach nicht. Und Schweizer Politik ist halt schon angenehm, vor allem wenn man selber wählen kann und so. Also alles wählen kann. Man. Steffit? Steffexit? Ich glaube, mit Steffi oder Stefanie kannst du generell kein Brexit, Exit, Brexit. Nein. Der Stexit. Der Stexit. Stexit. Ja, Stexit, das klingt eher als rein als raus. Stexit rein. Ist sie all. Was war das? War mehr Bayer, oder? Mhm. Wer war es? Ist sie all. Ausländerisch reicht. Die Wiesen ist ja gerade, ne? Ist ja egal. So. Probier's nicht. Wo wir Wiesen sind. Was gibt's denn zu trinken für mich? Heute gibt's 5. Ne? Ah, yes. Tüske. Ja, natürlich, wenn 2/3 Chance Tüske sind. Ja, du solltest es vielleicht um der Markenrechte technisch. Genau. Wir danken unseren nicht vorhandenen. Kannst du nochmal in die Kamera halten, ruhig? Also ruhig in die Kamera halten. Ja, okay, das für die Podcast, puren Podcast-Leute wird das jetzt nicht so bringen. Wir danken unseren Sponsoren Tiskje und Kalander Radler. Kalander ist das Bier aus Graubünden vom Kalanderberg. Es gibt hier einen ganz großen Berg, der heißt Kalander. Und am Fuße des Berges wird das Bier gebraut. Das hört sich irgendwie immer so unspannend an, so wenn es so logisch ist, weißt du? Du musst dir einfach bloß noch 2 Hobbits dazu denken und Gollum, dann wird das alles viel besser. Ich esse übrigens gerade Kuchen. Voll professionell während der Aufnahme zu essen. Ja, immer noch besser als was Krümeliges oder Knackendes. Das ist ja. Warte, du meinst diesen Boden hier? Ja, sowas. Übrigens die besten Chips aus der Schweiz, die Zweifelchips mit 20%. So. Ja, die bitte ich dich bitte nicht zu essen, danke. Nein. nein. Zweifelchips sind ohne Zweifel. Ich bitte dich wirklich nicht zu essen. Okay. Nee, das hat mit Lebensmitteln zu tun, das hauen wir später rein. Ja, wir sind zwar gerade beim Lebensmittelthema, aber da kommen wir nicht mit dem Thema. Nee, nein, das ist das halt so einfach. Zu offensichtlich. Ja, nein, so aber das ist jetzt hauptsächlich wahrscheinlich noch was für Christian, weil ich weiß nicht, gibt es in der Schweiz Aldi? Mhm. Echt? Aldi Swiss. Naja, okay. Ja. Ich dachte Aldi Süd-Süd. Es gibt sogar einen Lidl. Lidl. Lidl. Ich dachte, Lidl ist schweizerisch. Schon? Ja. Gib mir Lidl Beat. Aldi Swiss ist, glaube ich, Aldi Süd. Das Geld. Ja, macht ja auch Sinn. So. Ich glaube, Aldi Nord macht nicht so viel Sinn. Bei der geografischen Lage der Schweiz. Oder schon wieder. Wow. Nein, wow. Ich glaube wirklich Aldi Süd. Echt? Erdrotationsjoke jetzt um 19.34 Uhr. Hey, wir wollten ja eigentlich einen Früh-Podcast machen. Was ist denn daraus geworden? Ja, ich frühstücke gerade. Um 19.34 Uhr und Kuchen. Ja, und ich frühshoppe gerade, also. Ja. Nee, aber doch. Wo wir gerade bei dann bei Lebensmitteln sind. In Deutschland, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz, da es da Aldi ja auch gibt, existiert ja gerade eine sehr, sehr tolle Werbung. Man sieht da jetzt in Deutschland zumindest sehr, sehr viele Plakate mit zum Beispiel, einfach weil man keine 10 Zitronensorten braucht, sondern ja, einfach nur Zitronen. Das gibt's da in der Schweiz auch. Oder man braucht keine 20 Spaghetti-Sorten oder man braucht keine veganen Spaghetti oder so, wenn man einfach Spaghetti braucht. Sowas halt, weißt gut, du? Gut, dass du das ja kennst, Steffi, weil ich habe das nicht mitbekommen. Nicht? Bei dir in der Ecke sind drei dieser Plakate. Mir sind die nicht aufgefallen. Mir sind nur diese Scheiß. Vergleichen Sie selber. Wollen Sie die Billig-Cola oder Coca-Cola? Ja, das ist ja von Lidl. Ja, die sind mir aufgefallen. Ja, da in der Schweiz ist ein riesen, ja, Wirbel drum gemacht worden. Also es ist recht in Verruf geraten mit der Werbung. Ja, die Sache ist einfach, die Sache ist zum Beispiel auch hier, einfach weil hier Bioprodukte kein Luxus, sondern Standard sind. So, wer sagt das? Aber Aldi ist da, hat da recht in Verruf geraten. Mhm. Es hat einen schlechten Recht. Ich meine, es ist doch jetzt mal ohne Scheiß. So klar gibt es bestimmt biologisches, aber gibt es aus Verbrauchersicht in eurer Sicht, geht ihr wirklich in den Markt und guckt wirklich, also egal wohin jetzt, so Zitronen, boah nee, meine Zitronen, die müssen unbedingt aus Südamerika kommen und dann nur aus fairem Anbau und dann, ey, die dürfen nicht nach August oder so, dürfen die nicht hier nach Deutschland gekommen sein, also, ansonsten sind, also die, schon, bin, sind die schon ich bin ganz ehrlich, schade. Wenn ich da einkaufen gehe, Obst und Gemüse und Fleisch, ich versuche darauf zu achten, dass die Ware aus der Schweiz kommt und auch nur saisonales Zeug. Natürlich, so exotische Sachen kann man nicht ja, kann man natürlich nicht unbedingt aus der Schweiz rausholen. Aber was da in der Schweiz angebaut wird, das versuche ich auch zu kaufen, weil ich will die Bauern da in der Schweiz unterstützen und nicht irgendwelche in Nordamerika oder in weiß der Kuckuck wo. Ich kann es ja verstehen, weißt du? Wenn Leute jetzt irgendwie kulinarische Vielfalt haben wollen, also wirklich haben wollen, so ey, ich will nicht nur den scheißen Butterkäse haben, ich möchte auch vielleicht mal einen mittelalten Gouda aus Südfrankreich haben oder sowas, so weil also mein das Rezept da, über Käse war, brauchst du da ja nicht zu diskutieren mit einem Schweizer, ne? Nee, das ist mir auch oh, ganz egal. Okay, gut, keine Ahnung. Ist zwar nicht Schweiz, aber ja, ich möchte jetzt einen Südtiroler Bergkäse haben, weil das in meiner neuen Lasagne unbedingt oben drauf oder bei meiner neuen Lasagne unbedingt oben drauf muss. Passt auch sehr gut zum Pferdefleisch. Passt auch sehr gut zum Pferdefleisch, weil die Toskana und die Ecke dort, die sind da berühmt für ihre Pferdelasagne und Pferdeschinken. Auch da hätte es einen Pferdeskandal gegeben, einen ganzen großen sogar. Ein sehr extrem großer Fleischlieferant hat Pferdefleisch als Rindfleisch ausgegeben und hat abgelaufene Ware verkauft. Ja. Ich meine, abgelaufen ist schlimm, aber was ist der normale Preis für Pferdefleisch im Vergleich zu Rindfleisch? Oder zu Schweinefleisch? Was kostet Pferde? Ja, wir sind ja die Könige des Halbwissens. Ich sag pro Kilo 34 Cent. Nein. Weil am Pferd ist also so wenig dran. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht, aber da in der Schweiz ist es schon, Pferdefleisch ist schon teurer wie Schweinefleisch, aber immer noch günstiger wie Rindfleisch. Und weil du als Unwissender den Unterschied zwischen Rind und Pferd nicht erkennst, deswegen ist häufig als Rindfleisch. Also sagen wir 8 Euro pro Kilo? Ein Zehner hätte ich jetzt gesagt, so von dem, was ich jetzt hier so sehe. So 10, 11 Euro für ein Kilo. Ja, da bist du doch schon fast bei Billigrindfleisch, wenn du im Angebot das erwischt. So, hier, Fleischerei, mecke.de, kaching. Pferdefilet, 1 Kilo, das Feinste vom Pferd, 29,90. Okay, aber ist dann das Feinste, dann bist du mit Rindern da irgendwie bei 40 oder so. Ey, wie dumm ist das? Was kostet Pferdefleisch? Von Pferd.de. Pferd.de, oh, wow. Was kostet Pferd? Super Seitenfleisch. Amazon. Hundefutter. Was? Wo werde ich hier rumgeschickt, ey? Ja, weil das ist eigentlich, verstehe ich nicht, weil müsste das nicht recht gutes, mageres Fleisch sein oder so? Also hier sollte kostet, eigentlich rumlaufen. Es kommt ganz drauf an, was für ein Fleisch. Hier, Sally. Was bringt ein Kilo Sally? Für alle, die jetzt nicht wissen, denn so heißt ihr Pferd. So, was bringt ein Kilo Pferd Sally? Ja? Was bringt Sally auf die Kasse? Er muss den Knochen runterrechnen. Der normale Pferdeschlachtpreis liegt bei 500 Franken. Unabhängig vom Kilo. Ja, guck mal, hier, Pferdefleisch habe ich jetzt hier am Stück 5,50 Euro. Also offensichtlich gehen da die Meinungen sehr auseinander. Okay, sagen wir mal 15 Euro das Kilo, dann sind wir irgendwo grob in der Mitte. Also ich habe da als Vergleich ein Rindhüftsteak, kostet einen Kilopreis 40,50 Franken. Ja, wie viel sind jetzt 14,50 Franken in Euro? 40? Franken. Oder nehmen wir Entrecote, das kann man am besten. Entrecote, ein Stück Entrecote kostet 43 Franken vom Rind und ein Stück Entrecote vom Pferd kostet 30 Franken. Das ist 30 Franken? Ja, 30 Franken zu 30 Franken. Also immer noch Euro. Also immer noch günstiger, aber nicht so viel Unterschied, wie man eigentlich denken würde. So, für alle Ewigkeit, 30 Franken sind 27,50 Euro. Für alle Leute, die jetzt innerhalb der nächsten Stunde in irgendeiner Form den Umrechnungswandler benutzen, rechnet im Kopf, ihr Assis. Wenn man jetzt vergleicht, ein Schwein kostet ungefähr 20 Franken pro Stück. Also man sollte immer noch bedenken, die Schweiz ist doch lebensmitteltechnisch doch das krasseste Importland, das man so kennt, oder? Es geht. Also was man so in der modernen westlichen Welt kennt, oder? Es geht. Also die Schweizer sind schon darauf bedacht, dass sie nur Schweizer Fleisch verwenden. Ja, ja, aber ich meine so von Fisch, Reis, Kartoffeln, wie sieht es damit aus? Ja, also, das schon. Also okay, cool, klar, ich spreche jetzt nicht nur primär von Fleisch, weil ich sag mal, die haben genug Weideland gefühlt für Rind und Schwein. Ja, aber sonst tun wir schon relativ viel importieren, ja. Außerdem müsste ja, glaube ich, auch noch nicht mal so viele Mäuler stopfen. Wie viele Leute leben denn in der Schweiz? 26 Millionen Leute? Das finde ich aber viel. 150 Leute, ich weiß. Irgendwo dazwischen. Oder weniger als in NRW? Ach, keine Ahnung. 8 Millionen. Nur 8 Millionen? Das ist ja weniger als in NRW. Ey, willst du mich verarschen? Wir annektieren die Schweiz morgen. Ey, ohne Scheiß, wir schicken das ganze Pasalackenvolk. Oh Gott, das geht schon. Warte, können wir dann einfach Bayern austauschen gegen Schweiz? Passt. Ich glaube, das sagt die Schweiz nein. Bayern Einwohnerzahl, da suche ich jetzt mal. Komm, da ist doch was machbar. Alter, in Bayern wohnen ja mehr Leute als in der Schweiz. Ey, was da geht da? Ja, Entschuldigung. Tauschen. Muss man ja, dann aber noch mehr Platz für die Flüchtlinge. So. Nee, ohne Scheiß. Ich meine, okay, die letzte Bevölkerungszählung war 2011, aber da waren es 12,44 Millionen. So, was hat denn NRW für Einwohnerzahlen? Letzte Zählung war 2012 und da waren es schon 17,84 Millionen, ey. In NRW wohnen mehr als doppelt so viele Menschen als in der Schweiz. Das mal reinziehen. Okay, also um zusammenzufassen, ja, man sollte aufpassen, ob Essen lokal herkommt oder so, aber nein. Ich muss sagen, ich achte da sehr, sehr wenig drauf, es sei denn, wenn es irgendwas ist wie Zitrusfrüchte und ich benutze den Abrieb, weil dann wäre ein bisschen besser ungespritzt oder so zu gucken, aber sonst. Ja, aber du würdest doch jetzt nicht nach einer extra Sorte gucken, oder? Ich bin bloß, bei Pilzen bin ich ein kleines bisschen. Ja, okay, gut, aber Pilze, finde ich, ist jetzt nicht so etwas, wo du jetzt einfach so straight sagen kannst, so, Äpfel. Äpfel nehme ich auch. Äpfel könnte ich noch verstehen, ja, okay, Äpfel könnte ich noch man nachvollziehen. Da gibt es extreme Unterschiede. Was für da gibt es in den Züchtungen wirklich Unterschiede, aber so Zitronen. Schmeckt eine Zitrone aus Uganda irgendwie anders als eine Zitrone aus Deutschland? Ich glaube nicht, nein. Wer weiß, die aus Deutschland könnte einiges unreifer sein. Ich stelle mich jetzt so, ist billiger. Aus Uganda ist billiger? Ja. Wahrscheinlich. Nein, es ist wirklich so. Also das sehe ich so, da in der Schweiz, die regionalen Produkte, wo wirklich aus der Region kommen, sind teilweise teurer als die Produkte, wo aus dem Ausland kommen. Naja, muss ja, weil wenn du nicht fair traderst, dann musst du ja auch den Arbeitern fast nichts bezahlen. Das ist richtig, Senor. Ist so. Das ist richtig. Nee, aber trotzdem. Viel Kritik haben sie ja auf jeden Fall bekommen, weil ja, es schadet der kulinarischen Vielfalt. Es schadet auf jeden Fall den Personen, die so im Endeffekt keine Ahnung vom Kochen haben, weil die jetzt so damit durch diese Werbung so darauf fixiert und getrimmt werden, so nach dem Motto, oh, es gibt doch nur das, warum brauche ich was anderes? Aber ich denke mir so, brauche ich bei manchen Lebensmitteln wirklich was anderes? So wenn ich scheiß Spaghetti haben will, dann kaufe ich mir halt scheiß Weizen, Hartweizen, ist so Hartweizen, ne? Ja, aber wenn es nur eine Sorte ist, dann ist es ja, dann kann sich ein schnellen Kartell entwickeln und so. Danke, genau das wollte ich nämlich ich wollte nicht in die Kartellrichtung, aber ich meine so nach dem Motto so, aber was ist dann, wenn die Leute mehr möchten? Fickt sich Aldi damit nicht irgendwie selber gerade? So nach dem Motto, ja nee, wir haben nur Spaghetti. Ja, okay, dann gehe ich wieder. Bye, bye, danke. So. Ich meine, okay, bei Nudeln ist so eine Sache, da bin ich so echt so am gucken, ja, scheiß drauf, ich nehme die billigste, die ich finden kann. Weil ob da jetzt also irgendwie in 15 Kilo Mehl ein Ei reingehauen wurde oder nicht, schmeckt man nicht wirklich raus. Also ich muss eins sagen, wenn ich vergleiche ganz billige Spaghetti und wirklich teurere Spaghetti, das ist du merkst einen Unterschied. Echt? Ja. Also ich auch getrocknete. Ich habe noch nie teure Spaghetti gegessen in meinem Leben oder unbewusst, wenn dann überhaupt. Nein, es gibt wirklich einen Unterschied, gerade beim Kochen. Inwieweit schmecken die anders? Ja, ich muss ja fragen, ich hab's ja noch nie gegessen. Mehr bei der Zubereitung merkst du einen Unterschied. Nachher beim Essen, da musst du wirklich extrem feinen Geschmack haben. Aber beim Zubereiten, es gibt wirklich... Also die brauchen wahrscheinlich nicht so lange, würde ich jetzt mal behaupten. So, ich gucke sehr, sehr gerne Kochprofis. Ja, man darf mich jetzt dafür ausleihen. Ich gucke seit wann läuft das? 2.4, 2.5 oder so? Ich gucke das sehr, sehr gerne. Eigentlich hauptsächlich nur mal wieder so Assi-TV-mäßig. So, wie sehr verkacken die ganzen Leute, die da irgendwie angeblich gerettet werden sollen oder müssen oder wie auch immer. Wie sehr verkacken die einfach? Das gucke ich mir meistens an, so die eigentliche Rettung nachher bei diesen ganzen kommt in mein Restaurant und rettet meinen Betriebssendungen. Mehr gucke ich mir eigentlich gar nicht an, außer das erste Testessen. Also was bei RTL 2 Sendungen und nach dem Schema angehen oder Reality TV im Allgemeinen, ist das noch so eins der harmloseren, wo du wirklich dann denkst, ja, die versuchen denen eine Chance zu geben und die versuchen halt nicht, ich weiß nicht, wie nennt man das? Armutspornos oder sie so? Sie auszunutzen? Nennen wir es einfach, sie auszunutzen, ohne jetzt in irgendeine Schiene gehen zu wollen. Nee, wenn man anders sich anguckt, oh, den Sender, den meine Mutter unten anguckt, TLC. Wo da das ganze amerikanische Programm mit dem sind, wo du die Sendung mit den Mormonen oder so, oder die hat, oder TLC? Wo lauter Zigeuner irgendwie, da denkst du dir... Kannst du sie bitte nicht Zigeuner nennen, sie heißen Sinti und Roma. Bitte. In der Sendung nennen sie sich alle bloß Gypsies. Ja, das ist... Ja, ich weiß, also dieser Gypsy. Bitte. Deswegen die Übersetzung. Bitte. Und ich weiß nicht, ob Sinti oder Roma sind. Welche sind dort in Nordamerika unterwegs? Das sind hauptsächlich die Sinti. Keine Ahnung. Was dann die. Du? Aber halt, da ist es so wirklich, da hast du das Gefühl, oh, diese Gruppe wurde ausgenutzt, wie das so zusammengeschnitten wurde und sonst was. Ja, weil da... Sobald das zu sehr in die Würde reinbeißt, dann denke ich auch, das will ich mir nicht angucken, das muss ich mir nicht angucken. Das. Nee, aber von da, worauf ich jetzt eigentlich noch bei den Nudeln hinaus wollte. Nee, ist schön. Ich will nicht wieder von Höchstchen auf Stöckchen, ich will ein bisschen schon zurück. Ja, nee, ich bin bloß witzig, weil jetzt war ich erst wieder erinnert, ah, warte, wie kam ich hierher? Wie kam ich darauf? Richtig. Weil bei den Nudeln war das nämlich so, die hatten dann nämlich auch ein angeblich italienisches Restaurant. Und dann so, ja, schämst du dich denn nicht, dass du irgendwie Nudeln nicht selber machen kannst, wenn du dich schon weil das war richtig so ein Pseudo-Vollblut, wer weiß, wie viel Drehbuch da jetzt wirklich drin steckte. Aber so ein richtiger Pseudo-Vollblut-Italiener und dann halt so, ja, du hast keine Ahnung, wie man Nudeln selber macht. Du hast keine Ahnung, wie man zum Beispiel Tortelloni, wo der sich so voll einen drauf runtergeholt hat, wie geil die sind. Wobei das dann welche von Tipp aus der Packung oder so war, die ich auch selber machen kann. Weißt du? Also selber ins Wasser werfen und heiß machen, weißt du, dafür gehe ich nicht ins Restaurant. Ich meine, komm, Tortelloni-Falten ist scheiße. Ja, das ist scheiße, das stimmt wohl. Aber der hat ihm halt einen mega easy Trick dafür gezeigt. Den habe ich zwar schon wieder vergessen, aber der hat ihm halt einen mega geilen easy Trick gezeigt. Und dann, ja, was glaubst du denn, wie lange die, ja, so in etwa. So, und was glaubst du denn, wie lange die denn ins Wasser müssen? Ja, so 5 Minuten. Bis die durch sind. Nee, nicht mal, halbe bis ganze Minute, dann sofort wieder rausnehmen, weil das so ein mega hauchdünner Teig dann war. Weißt du, so, ja, wie lange glaubst du, müssen die raus? 5 Minuten? Ja, okay, dann koch die mal 5 Minuten. Oder? Weißt du, so. Das fallen die. Nein, aber bestens. Haben die sich schon aufgelöst. Also das war echt so dieser Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn du Pasta selber machst, gegenüber gekaufter, da kann vielleicht ein Unterschied höchstens jetzt in der Kochzeit sein, aber so beim Geschmack doch nicht wirklich. Doch, also, auch beim Geschmack. Also ich dachte, bloß, wenn du die getrockneten hast, gegenüber die frischen oder so, weil die kann man ja auch mittlerweile kaufen, weil frisches, ja, da merkst du. Aber die esse ich auch mittlerweile sehr gerne, also lieber ehrlich gesagt noch, ja. Also wenn ich zum Beispiel Spätzle selber mache, das ist ein brutaler Unterschied. Das sind eigentlich... Mit einem Brett oder mit einem Schaber? Mit einem Schaber, also nein, nicht einmal, mit einem Holzbrett und mit einem Messer. Ja, also wenigstens ja, richtig. Ganz alten Applaus. Profi. Voll Profis. Ich meine, ich kann ein bisschen was am Herd, aber also ich kann auf jeden Fall deutlich mehr als Ofen an und Pizza rein. Aber wow, kannst so, du Mikrowelle an und Dose rein? Kommt drauf an, was für eine Mikrowelle. Aber ja, jetzt mal ganz im Ernst. Also geil. Erzähle ich gleich außerhalb der Aufnahme, sonst wird es zu peinlich. da habe ich nämlich noch 1-2 Stories, aber die muss ich jetzt hier nicht unbedingt teilen. Ach komm, machen wir das raus. Und nein. Da kriegst du auch meine Geschichte von den Aufbackbrötchen in der Mikrowelle. Nein, da habe ich auch schon welche. Der Vater von einer Freundin von mir, der hat welche in der Mikrowelle machen wollen und die waren einfach mal nach ein paar Sekunden schwarz und irgendwie fingen die an zu brennen. Was ich ziemlich erstaunlich fand, weil ich wusste bis dato nicht, dass irgendwie Aufbackbrötchen brennen können. So. Hat er die aus der Dose rausgenommen? Nein, gibt's Aufbackbrötchen aus der Dose? Ja. Aber kennst du nicht diese Dose, wo man auf den Tisch schlagen muss und macht blub? Ja, Moment, das ist für mich keine Dose. Ich rede jetzt wirklich von einer Konservendose. Das ist ja für mich keine Dose. Das ist einfach nur eine, wie soll ich das nennen, halt eine Dose. Eine Röhrumverpackung halt einfach nur für den Teig. Eine Röhre weißt, aus Metall. Aber sind wir doch mal ehrlich, der Teig könnte doch dann auch in einfach nur in einer Scheiß. Okay, es wäre natürlich ein bisschen arg weich. Und ein bisschen beschissen zu lagern. Aber den Hetze könntest du ja eigentlich in einer Folienverpackung oder so dann da liegen lassen. Da ist das, dass er aufgeht, das Problem. Weil das ist ja alles Hefeteig und so. Das würde dann... Okay, in einer stabileren Folie. Ja, aber dann... Ne? So könntest du ja auch in einer stabileren... Keine Ahnung, vakuumiert von mir aus auch. Also, ja, weiter, das dann tut sich kostenmäßig nicht mehr viel. Aber weißt du, dann könntest du immer in irgendwas verpacken. Deswegen ist dieses Röhrchen für mich halt nur eine Drecksumverpackung. Aber ich dachte jetzt eben so, da gibt's Aufbackbrötchen aus der Konservendose. Ich meine, es gibt Brot aus der Dose. Show. Es gibt Hühnchen aus der Dose und Hamburger aus der Dose. Ja, richtig. Warum? Das gibt's doch bestimmt auch. Die Deutschen habt doch alles aus der Dose, oder? Aufbackbrötchen. Also bereit für den Krieg sein. Aus der Dose. Das gibt's doch bestimmt. Kannst du mir nicht erzählen. Vollkornbrot, ja, Vollkornbrot ist ja langweilig. Nee, ich glaube, es kann nicht, weil wenn das dann gärt, würde die Dose explodieren. Ja, dann wär's ziemlich am Arsch. Sonst müsstest du mit ganz, ganz viel Luft da drin die Dose verschicken und das geht ja irgendwie bei Dosen nicht, also. Oh, sonst wäre das Brötchen in Gelatine, bah. Der Teig in Gelatine, damit der... Oh, Knack und Back, meine Kindheitsliebe. Ey, ihr müsst euch mal angucken. Von oh Gott, ich hab grad vorhin Steifen von Knack und Back. Ey, boah, ich mag dieses Puffmännchen so. Boah, ich hab jetzt voll Bock auf Sonntagsbrötchen. Wer kommt mit? Ich lade allein. Du hast einen harten für das Puffmännchen. Nein, Puffbrötchen. Mhm. So. Gut, aber jedenfalls, ich denke, wir können uns darauf einigen. Ey, das hat zwar irgendwie jetzt... Werbetechnisch wirkt das auf jeden Fall. Aldi ist im Gespräch damit. Also zumindest im Gespräch, ob es jetzt irgendwelche Leute gesehen haben oder nicht. Also ich denke mal, Werbung hat gezündet. Weil es ist ja scheißegal, auch wenn sie negativ über dich reden. Wenn sie sowieso zu Aldi gehen, interessiert sie die Werbung nicht. Ja. Oder? Ich meine, warte, ich habe jetzt überlegt, vielleicht hat das auch ein bisschen was viel zu tun, was ich mitbekommen habe. Weil es ist ja langsam so ein bisschen Gegenbewegung gegen Veganer im Schwung. Jetzt erst. Also, ehrlich, jetzt dass erst. Da, nee, dass das aber wirklich Maße zunimmt, weil ich glaube, es war Italien, die extra Gesetze gegen Veganer erlassen haben. So. Weil es gab irgendwie einen Fall oder zwei, wo irgendwie Kinder, die vegan ernährt wurden, wegen anderen gesundheitlichen Problemen, die man halt, die konnten irgendwas nicht verarbeiten oder so, halt unterernährt oder sonst was waren. Nicht mal wirklich gefährlich, denen ging es dann wieder gut, als es nach Arzt und so, ja. Es war bloß so, oh mein Gott, das waren die Veganer, wir wussten doch, dass das schlimm ist und schlecht. Das müssen wir verbieten. Das heißt, in Italien ist eine vegane Lebensart jetzt verboten, unter Strafe also für gestellt, irgendwie auf Kinder zu zwingen oder sonst was. Oder die können dich zwingen, das Fleisch zu ernähren. Ich weiß nicht, es war irgendwas. Okay. Ist was her, dass ich das gehört habe. Aber das heißt, dass es selbst so sich halt die alteingesessene Gesellschaft langsam was das bemerkt Italien? Hat, dass es Veganer gibt und wie Disco ein Rückschlag ist. So, ey, fucking shit. Mario, warum isst du nicht das Steak? Warum? Hat Luigi nicht gut geklopft? Muss ich Luigi klopfen, damit Fleisch gut schmeckt? Hier, guck dir an. Unsere Kuh ist extra dafür gestorben. Hier ist noch der Kopf, hier. Schau sie an und sag ihr, dass du sie nicht essen willst. Ich liebe Schau sie dich, an. Mein Sohn. Ich liebe dich. Aber warum isst du nicht Fleisch? Ich verstehe dich nicht. Es ist nicht mein Sohn. Du bist nicht mein Sohn, bis du nicht diesen Kuhkopf gegessen hast. Ich erinnere dich. Und man fängt mit den Augen an. Oh, Gott. Nee, aber deshalb, vielleicht aber nutzt es das, diese Abneigung gegen Veganer. Und wenn du dann sagst, ja, wofür brauchen wir vegane Nudeln oder so? Glutenfrei, vegan, am besten noch nie an der Luft gewesen. Man könnte ja Schadstoffe irgendwie aus der Stadt aufgenommen haben. Ja, hey, das ist ganz schlimm. Ach, ja, Deutschland ist so ein Food-Nazi-Land geworden. So, ey, entweder du bist voll pro auf der Fleischseite oder du bist voll auf der veganen Seite. Diese Vegetarier in der Mitte, die, ja, wobei Vegetarier möchte ich sie noch nicht mal nennen, aber diese gesund denkenden Menschen, so nach dem Motto, ey, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr Gemüse essen und vielleicht ein bisschen weniger Fleisch. Die aber trotzdem beides noch essen, die sind einfach immer so zwischen diesen Seiten aufgerieben, das ist so, für die interessiert sich kein Schwanz mehr, weißt du? Das Schlimme ist, ich finde, Vegetarier sind die einzigen, vor denen ich da in der so Respekt habe. Weil die Sache ist dieses, Vegetarier, die kein Fleisch essen, weil die wollen nicht, dass die Tiere für die getötet werden und so, ja. Aber trotzdem halt dann Milch oder sonst was Produkte davon nehmen, kann ich verstehen. Die haben meiner Meinung nach halt aus Moralität die bessere Entscheidung gemacht, die ich nicht treffen kann, weil ich Fleisch zu scheiße lecker finde. Aber Veganer, die das dann, nein, wir machen, nehmen noch das nicht, noch das nicht, noch das nicht, noch das nicht. Warum? Aber sehen wir mal ganz ehrlich, der Mensch ist dafür auf dieser Welt, um Fleisch zu essen und um tierische Produkte zu essen. Man guckt sich mal das Gebiss an. Das Gebiss ist gerade das schlechteste Argument dafür, weil wir haben nämlich Mahlzähne, keine Reißzähne. Oder aber wenn, dann zu wenig wir Reißzähne. Haben Schneidezähne und Schneidezähne sind auch für Fleisch gemacht. Wir haben ein Gebiss, was für Allesfresser ist. Ja, wir sind halt so diese geile Generation, wir sind diese geile Evolution, so wir können beides. Ja, aber die Sache ist, wenn du nach dem gehst, musst du vorsichtig sein, weil dann kommst du sehr nah an Sozialdarwinismus oder so, weil es muss so, oder dann Forschung haben ergeben, dass Polygamie das für den Menschen das Natürlichere ist, also sollten wir rumvögeln. Oder hey, warum scheißen wir nicht einfach überall hin? Warum haben wir Hosen an? Das war auch nicht natürlich. Nach Natur sollten wir überall hinscheißen, dann ist auch mehr Dünger verteilt auf den Feldern und so. Gibt's auch mehr Gras auf der Straße. In Frankreich hat's sehr, sehr lange funktioniert. Deswegen, wenn du bloß argumentierst mit, dass der natürliche Zustand so, wir haben genug Sachen geändert, die halt nicht wirklich intelligent waren und wir aber immer so gemacht haben. Was macht der Mensch ohne die Zusatzstoffe aus tierischen Produkten, ohne die Nährstoffe? Er holt sie sich aus pflanzlichen. Es geht Nährstoffe, die brauchst du aus den tierischen Produkten. Schau dir mal einen Veganer an. Schau dir mal einen Veganer an. Die meisten, fast alle Veganer müssten Zusatzstoffe aus Medikamenten zunehmen, weil denen gewisse Stoffe fehlen. Oder weil die Freundin zu dumm sind. Echt? Wer? Ist deine Mitbewohnerin? Nein, ich meine Mitbewohnerin. Ich wollte gerade sagen, so letztens noch Hallo sagen, jetzt zeigt er mal den Mittelfinger von mir. Nein. Nein, eine Freundin von mir. Ich ist Veganerin und sie muss wirklich Tabletten nehmen. Muss Tabletten nehmen? Was fehlt dir denn? Nährstoffe? Ich weiß nicht. Ja, aber. Achso, ja, okay. Fleisch. Nee, aber das ist die Sache, weil das. Die meisten nehmen unterstützend, ja, das ist wirklich wahr, aber ich glaube, das ist zum einen Teil Leute, die nicht einfach die Zeit oder das Geld haben, sich wirklich bloß dann pflanzlich zu ernähren, ohne die Zusatzstoffe zu nehmen. Weil wahrscheinlich musst du dann, ja, dann muss ich diese Frucht nehmen, davon irgendwie jede Woche so viel, diese Frucht so viel, davon so viel, ja. Davon so viel. Und dann kannst du das einfach nicht leisten, weil dann ist halt einfach, dann vegan wird es langsam teuer. Ein Vollzeitjob, dich ernährt zu halten. Vegan ist teuer. Ja. Das ist so diese Marktnische, die halt irgendwie nur so, wie viel Prozent der Leute in Deutschland sind vegan? Also jetzt mal in den Raum geschrien. Zu viele? Ja, also wie viel Prozent, also wenn wir jetzt mal von 80 Millionen ausgehen, was jetzt einfach mal jetzt so nicht stimmt, aber wenn wir jetzt mal von 80 jetzt rechnen. Eine Million? Wobei, das fände ich schon ziemlich viel eigentlich. Wirklich vegan sind noch viele. Also ich glaube, mit einer Million wäre es nur wenig. Also Echt? Schauen wir mal. Die meisten Veganer sind, glaube ich, 16 bis 25, würde ich sagen, oder? Ja, die meisten sind so, sag ich mal, unter 30, aber noch über 20. Also ja. So wie viel kann das? Könnte ja höchstens ein Drittel der Menschen sein, aber mit dem Altersverteilung der Pyramide in Deutschland sind wir wahrscheinlich auf ein Fünftel. Dann von denen, wie viele sind tatsächlich Veganer, da würde ich höchstens sagen, einer in 10, also bist du schon bei höchstens 2%. Okay, der Webu, oder Febu, was ist denn jetzt der Febu? Ja, das ist so eine, da habe ich auch gerade gesehen. Der Verein europäischer Veganer und Vegetarier. Bandunionsträger, keine Ahnung, Bandenunternehmer. Blattfresser, nee. Ja, es ist wirklich. Gut, jedenfalls der Febu geht im Moment, also Stand Januar 2015, von rund 7,8 Millionen Vegetariern und rund 10%, also rund 10% der Bevölkerung und 900.000 Veganern aus, was so circa 1,1%. Also wir bewegen uns wahrscheinlich, weil der Trend ja ziemlich angeheizt ist, jetzt in 2016, zwischen 2015 und 2016. Ich würde mal behaupten, maximal 2%. Also, aber immer noch ordentlich. Also 1,5 Millionen aber bestimmt. Also jetzt sagen wir, aus in 100 Jahren ist kein Mensch mehr Fleisch. Das ist eher der Grund, weil es zu teuer sein wird. Christian, ja. Weißt du auch, wer dieses Zitat genannt hat? Helmut Maucher, ehemaliger Generaldirektor von Nestle. Ja, wir nehmen nur noch, essen nur noch Schokolade. Dann. Ja, Nestle ist ja nicht nur Schokolade, gell? Ja, guck mal, wir haben dann mehr Meeresfrüchte, Krill und was war da? Soja, Scheiße. Nest ist alles. Okay, Vegetarier und Veganer. Okay, der Trend war jetzt doch in den letzten Jahren jetzt gar nicht so stark, wie ich dachte. Das ist jetzt so, Vegetarier und Veganer in Deutschland, Anzahl in Millionen, haben die jetzt hier eine Statistik aufgebaut von 2009 bis 2014. Ey, das Thema hält sich ja richtig gut gerade. So, wir hatten noch 6,29 Millionen im Jahr 2009 und sind jetzt dann, Stand 2014 natürlich, aber wie gesagt, der Hype ist ein bisschen 2015, 2016, ein bisschen explodiert, muss man schon sagen. Gab es 7,75 Millionen, aber halt zusammen halt, ne? Also Vegetarier und Veganer. Ich meine, du guckst die alten Veganer, sind verhungert. Wie viel? 7,8? Nee, sagen wir 7,75 Millionen, Stand 2014. Das wäre ja fast die ganze Schweiz. Ja, die Schweiz ist vegan, jetzt geht's los, ey. Nein. Oh, all der Käse, der verrottet, weil, nein, wir können nicht. Nein, das ist Analogkäse, die dürfen das essen. Oh, wenn du Veganer bist, aber dann Analogkäse futterst. Ja, bleibt dir was anderes übrig? Ich bin Veganer, weil ich nicht Käse? Dreck in mich reinstopfen möchte. Also stopfe ich Dreck in mich rein. Ist veganer Käse irgendwas anderes? Was ist denn veganer Käse? Tofu. Ich wollte gerade sagen, ist der aus Soja gemacht? Soja. Boah, das ist doch. Soja, ist das Tofu. Dann noch Käse? Kann man aus Soja Käse machen? Aber ich muss sagen, kann man aus Soja Milch machen? Freundin. Was definiert Käse? Okay, Entschuldigung, die Freundin, ja? Ich habe eine Freundin, wo Veganerin ist. Wir sind das letzte Mal grillen gewesen und dann hat sie Speck mitgebracht. Und ich habe nicht gedacht, dass der Speck vegan ist. Der hat wirklich geschmeckt wie ein richtiger Speck. Das glaube ich nicht. Doch. Das glaube ich nicht. Ich würde es gerne, ich möchte hier einen Ausruf machen. Liebe Schwulen- und Lesbengemeinde aus Hannover, wenn ihr uns liebt, schickt uns veganen Käse, veganen Speck und am besten noch irgendwas anderes Veganes, was irgendwie so von Otto Normalessern irgendwie gebraucht wird. Nein, wir lieben euch. Genial. Hallo an Hannover. Hi. Nee, aber solche Sachen, solche Produkte mag ich nicht, die einen reinlegen wollen oder so, ja. Das, oh, guck mal, das ist wie Speck. Oder hier, guck mal, wir machen aus Tofu und Wurst und dann sieht die auch aus wie Hackfleisch und so. Mühlenwalder vegane Wurst oder vegetarische also, Wurst. Also ich finde, wenn ein Veganer wirklich vegetarisch essen will, sollte der nicht so Fake-Sachen haben. Ja, das ist auch mein Standpunkt. Entweder ich esse Fleisch oder ich esse kein Fleisch. Aber nicht, ich esse kein Fleisch, aber ich möchte unbedingt eine Wurst haben, die vegan ist. Aber schmeckt wie Fleisch. So. Und es schmeckt wie Fleisch. Das ist halt diese behinderte Allmachtsfantasie von Veganern und Vegetariern, trotz ihres Lebensstils bei anderen Sachen mitmachen zu können. Ich möchte hiermit an dieser Stelle Etienne Gardet in Hamburg grüßen. Ich unterstütze seine Meinung komplett. Er ist Host eines anderen sehr, sehr bekannten Podcasts, Almost Daily. Läuft auf Rocket Beans TV. ich möchte nur beipflichten, diese Allmachtsfantasie von Veganern und Vegetariern bei allem dabei sein zu wollen, beim Grillen ihren Drecksgrillkäse auf einen verkackten Grill zu legen, den habe ich selber gemacht, dann sifft die eine Scheiße auf der einen Seite durch, auf der anderen ist es angebrannt, diese Leute mit ihren kleinen Gemüsebeutelchen, die sie dann noch irgendwie mit drauflegen wollen. Nein! Grillen? Fleisch. So, das ist die Definition. Auf offenem Feuer Fleisch. Fickt aber ich euch muss alle. Ich sagen, Maiskolben auf dem offenen Feuer, die kommen richtig. Ja, okay, Maiskolben lasse ich durchgehen. Pilze. Nein. Komm, nein. Pilze mit fucking Käse auf dem Grill. Oh je. Yeah. Oh, nicht dieses. Boah, das ist. Nee, boah, das habe ich letztens das erste Mal. Ohne Scheiß, ich habe das dieses Jahr das erste Mal gegessen, ne? Und ich weiß wieder, warum ich es die Jahre davor nicht gegessen habe. Ich wusste es. Kann scheiße zubereitet gewesen sein. Lass mir ein Grillprofi das machen. Da ich den allerdings nicht habe, kann ich nur von den Erfahrungen sprechen, die ich bisher gesammelt habe. Also, und die waren nicht sehr positiv. Champignon, Feta. Fertig. Boah, nein. Wenn, dann nimmst du richtige Käse und nicht Feta. Jetzt bin ich gespannt. Hast du alle möglichen Käse? Also auch den Analogkäse von Aldi? Das ist kein Käse. Aber weswegen ich den auch nicht so mag, du hast das Gefühl, du wirst betrogen dafür, weil die wollen dir was unterjubeln. Genauso wie Formfleisch. Weil wenn du einfach das im Kopf dir durchgehst, was ist Formfleisch? Zerhäckseltes Fleisch, was irgendwie in andere Form gepresst wurde. Deshalb mögen wir das nicht. Was ist eine Wurst? Zerhäckseltes Fleisch, was in eine Form gepresst wurde. Damit sind wir okay. Zerhäckselte Reste, die in eine Form gepresst wurden. Wenn ich nicht belogen werde, bin ich mit mehr zufrieden, als wenn, guck mal, wir haben es zwar sogar besser gemacht und zusammengeklebt, aber frag nicht, was da drin ist, dann geht's dir gut. So, nein, ich will wissen, was da drin ist. Belüg mich nicht. Lass mich wissen, was da drin ist, Vitali, bitte. Du kannst mir eine Wurst geben. Sag mir, was in deiner Wurst drin ist. Ach übrigens, ich habe jetzt auch parallel mal aktuelle Zahlen gefunden. Wir haben laut Studie einen Rückgang sogar von 2015 auf 2016, was Veganer angeht. Ja, die sind oder von Personen, die sich selber als vegan bezeichnen. Bevölkerung ab 14 Jahren. Das waren 2015 noch 0,85 Millionen. Also 850.000. Und jetzt 2016 bei selbiger Befragung von gleich vielen Personen, da sind es nur noch 800.000. Also 50.000 Veganer weniger. Der Trend geht zurück. Nee, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie der die letzten Jahre war. Hoffen wir für die, dass die einfach bloß Vegetarier geworden sind. Ja. Weil wir nicht eingesehen haben, dass eine Kuh oder die heutigen Kühe nicht zwangsläufig darunter leiden, wenn sie nicht gemolken werden. Also doch, Moment, die halt leiden mal darunter, wenn sie nicht gemolken werden. Meine ich ja. Moment, das ist, aber ich meinte halt das. Und, ja. Yeah. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Sie leiden, wenn man sie nicht milkt. Sie leiden. Das Ding platzt irgendwann. Melkt. Ja. Grammar-Nazi. Genau. Sind wir sonst Deutscher. Nee, aber ich... Fuck. Ja, bitte? Warte, ich will auch Käse, nur noch den Standpunkt, wir sollten eigentlich die Viecher mehr essen, die selten sind. Die selten sind? Was sollten wir denn essen, was selten ist? Elefanten. Elefanten. Warum willst du Elefanten essen? Guck mal, wie viele Rinder und Hühner essen wir jedes Jahr? Wie weit sind die entfernt vom Aussterben? Warum gerade ein Elefanten? Ja, weil die vor dem Aussterben sind oder so. Warum Elefanten? Ja, aber dann musst du sie deutlich mehr reproduzieren. Ja, und? Können wir bei Rindern auch, bei Hühnern auch? Bau eine Elefantenfarm. Yeah, geil. Weißt du, solche Steaks, Mann! Solche Steaks! Mal dir direkt für alle Wildjäger oder so, weißt du, mal dir direkt irgendwie so ein Fadenkreuz ins Gesicht oder so. Hier, bitte schießen, damit du mein Elfenbein bekommst. Ein kleiner. Und am besten lass die Elefantenfarm auch noch irgendwo im Kongo sein oder so, wo der Elfenbeinhandel auch noch so richtig floriert. Ja, von wegen, das machen wir hier in eine Fabrik mit Batterien für Elefanten. Wenn wir wirklich. Ich möchte mal diese Elektroschockzäune sehen, um die Dinger im Zaun zu halten. Ja, hast du Jurassic Park nicht gesehen? Wenn wir wirklich einen Elefantenfarm bauen würden, damit wir so viele Menschen ernähren könnten, dann wäre das Elfenbein nicht mehr so wertvoll. Ja, siehst du, dann sind die in der Wildnis auch besser dran. Es würde funktionieren. Okay, wir rufen hiermit die Elefantenoffensive 2016. Ja, Elefanten, Tiger, Galapagos-Schildkröten. Fuck you, nicht Tiger. Ey. Wölfe sind wieder im Zunehmen. Denen geht's irgendwie gut, doch langsam wieder. Haben wir mittlerweile wieder Wölfe in Deutschland? Ich habe irgendwie mal irgendwo gehört, in Bayern oder so soll sich wieder was angesiedelt haben. Oder waren das Braunbären? Nee, Wölfe auch wieder. Die sind wieder am zurückkommen, weil die Bauern aufgehört haben, die auf sich zuvor zu erschießen. Dürfen die das überhaupt jetzt? Nö. Also dürfen deshalb. Ich glaube, eine Grauzone. Weil es ist so dieses, solange der Wolf nichts an deinem Tier gemacht hat, darfst du ihn ja nicht erschießen, also, oder? Es ist wahrscheinlich dieses, oh mein Gott, es kommt auf mich zu. Es kommt auf mich zu und dann so ein 40-fach Scope über 3 Kilometer auf dem Berg sitzen soll. Es kommt auf mich zu. Es hat einen Schritt vorwärts gemacht. Er könnte meine Herde diese Nacht reißen. Er könnte. Hey, das wäre so toll, wenn die irgendwie ein bisschen die streunenden Katzen ausdünnen würden oder so. Wieso? Dann wären die Katzen bei dir tot, das weißt du, ne? Aber ich würde sie nicht sehen, weil sie gefressen werden von Wölfen. Ja, auch wenn... Was ist nerviger? Den Mond an heulende Wölfe oder Katzen, die ficken? Was ist warum lauter guckst du nachts? Katzen überhaupt beim Vögeln zu? Das würde mich mal interessieren. Warum guckst du die beim Vögeln zu? Ich gucke nicht zu, ich höre sie bloß, wenn sie um die Blöcke beim Bauernhof nebenan am Rumstreichen sind und dann... Ich liebe es! Gib mir bitte! Ich brauche jetzt einen männlichen Katzennamen. Nein, nicht Garfield. Alfredo! Gomez! Alfredo! Bitte nicht so... Katzenporno. Das ist das neue Ding nächstes Jahr im Internet. Der Knackpunkt hat's vorausgesagt. Katzenpornos. Furry Porn ist Geschichte. Nur noch Katzen. Scheiß auf Furry Porn. Und wie heißt es dann? Pounding Pussies? Pounding Pussies ist gut. Pounding Pussies ist gut. Nee, gut, aber ich bin... Coming 2016. Ich bin mit dem Essensthema durch. Haben wir auch gut durchgetrieben. So viel zum Thema. Wir könnten mit ein bisschen Vorbereitung keine 3 Stunden vollkriegen. Ein Thema eine Dreiviertelstunde. Nailed it! Ja, es ist Essen und Wut auslassen über Veganer. Das ist das aber jetzt einmal und dann ist es hoffentlich für 2 Wochen wieder weg. Also, wie gesagt, bevor das wieder weg ist, Knackpunkt, ruft die Elefantenoffensive 2016 aus. Wir müssen mehr Elefanten produzieren, damit das Nahrungsproblem in Afrika gelöst wird. Aber guck mal, Emus hat man doch auch jetzt angefangen hier zu... Züchten für Fleisch und Eier und so ein Scheiß. Ist das möglich? Echt? Ja, Straußeneier kannst du auch kriegen und so und Straußenfleisch. Was denkst du, wo das kommt? Vieles auch von deutschen Farmen. Geil. Lass da einsteigen. Straußenoffensive 2017. Nee, danke. Ich hab lieber Viecher hochzuzüchten, die sich nicht wehren können. Ja, so ein Hast du etwa Angst vor Hast du etwa Angst vor einem 2 Meter großen Todesvogel, der dich mit einem Kick oder so einfach in der Mitte zerteilen kann? Hast du etwa Angst davor? Ja. Yeah. Oder solange er fern bleibt, kein Problem. Wenn ich aber dort rein muss und dann, ja, ich brauche aber das Ei für 18,50, damit ich es verkaufen kann. Kannst du selber holen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie der Kampfschrei eines Emus ist, aber... Honk, keine Ahnung. Oh, ist schon ganz... willst du mein Ei? Nee, natürlich. Dann stell ich mich vor, so ein 2 Meter hohes Vieh. Boah, mit so einer Tonne. What is this? Is it the emo? Is it an elephant? John Cena! Das oh, ich John Cena-Emu. Komm, das, komm, Internet, enttäuscht mich nicht. So ein Cena-Emu. Das Witzige ist, wir gucken kein Wrestling. Ja, super, es ist ein Emu mit einem roten Käppi drauf. Fertig. Warte. John Cena-Emu. Please. Please. Please. Verdammt. Gibt's nicht. Zumindest nicht auf der ersten Search-Seite von Alter. Wie viele Bilder, wo der nur so macht? Ein Emu. Aber genug vom Wrestling. Wrestling machen wir in einem der nächsten Podcasts. Das ist super. Das muss ich vorbereiten. Gut, aber ich habe noch eine kleine lokale Sache, falls keiner von euch was eben zwischenschmeißen will. Nö, ich wollte nur eine Diskussion über Klopapier starten, aber die können wir verschieben. Klopapier? Das interessiert mich dann jetzt doch. Okay, hau raus. Ich bin für vierlagig, mein Arsch braucht das. Mir ist auch so ein Gedanke für was Allgemeines, weil wir hatten letztens so einen interessanten Fall, wo das einfach ist, Klopapier mit Motiven drauf. Und da gibt's ja mit Blümchen und sonst einen anderen Scheiß. Warte, ich wollte gerade fragen, reden wir von Blümchen oder reden wir von so dieses Insekt vor der Kamera gerade? oder reden wir von sowas wie Sudoku auch? Also was Brauchbares, Aufgedrucktes? Nee, also Sudoku oder Geldscheine oder so, das ist ja so Scherzklopapier. Aber da wollte ich auch so rankommen, weil der Gedanke, wir hatten halt normales einfach bloß, weil wenn nicht zu teuer ist, ja bloß Arschpapier. So, und da war da aber eins mit Blümchenmotiven drauf und irgendwie einmal alle paar Blätter war da eine große rote Blüte. Ja. Das heißt, wischst du dir damit mal den Arsch ab und dann siehst du es, oh mein Gott, warum ist das plötzlich so rot? Alter. Aber pass auf, um die Stuhldiskussion von letzter Woche nochmal anzuregen. Oh Gott. Glaubet mir, Menschen da draußen, wenn ihr Blut in eurem Stuhl seht, ey, ist mir scheißegal, was ihr sonst zu tun habt, fahrt zum Arzt. Blut im Stuhl ist echt nicht cool. Und das reimt sich sogar. Und ich bin der Master da drin. Also halt die Schnauze. Ja, roten Stuhl mögt ihr nur, wenn das mit Gottfried Fischer ist. Richtig. Ja, das Blut im Stuhl, ey, frag jeden, der irgendwie eine Sanitäts- oder sonst was Ausbildung im medizinischen Bereich hat. Ey, das kann, in der Regel ist das nichts Gutes. Das ist in der Regel echt nichts Gutes. Ihr könnt vielleicht Glück haben und euch ist, keine Ahnung, der Arsch aufgerissen, weil die Wurst irgendwie 3 Kilo wiegt oder sowas. Aber, ey, geht zum Arzt. Oder weil das ja. Date letzten Abend heiß war. Mm. Aber nee, bloß der Gedanke ist halt dieses sagen, so. Dann würde ich sagen, benutzt mir nochmal schöne Grüße. Nochmal schöne Grüße nach Hannover. Can you smell what the Brock is cooking? Ja, smell it. Nee, bloß der Gedanke, wie das eigentlich so verpeilt ist, weil so große rote Blumen dort oder erstmal diesen Schreckmoment oder sonst was macht. Und jetzt musst du denken, was könnte man so Fieses sonst noch so auf Klopapier drauf machen? Weil ich hatte so gedacht, einfach nur so weißes Klopapier, aber wirklich so alle 10, 15 Blätter oder so wirklich rot oder so, so richtig, dass es aussieht wie Spritzer da drauf. Oder was könnte man sonst da machen? Steffi, was möchtest du nicht auf deinem Klopapier sehen? Ich bin jetzt gerade überfordert. Schon braune Flecken, dass es aussieht, als ob da war schon was, wenn du auf der Rolle danach greifst. So ja, leicht gelbe Flecken, dass es aussieht, als ob da Spritzer raufkam. Von Urin drauf. Boah, nee. Boah, können wir das bitte sein lassen? Boah, wir haben letzte Woche da schon eine halbe Stunde über Scheiße gesprochen. Boah. Ich empfehle jedem nur den Podcast Nummer 35, das ist, glaube ich, echt, das wird, glaube ich, das Highlight. Ohne Scheiß. Machen wir Ende des Jahres eigentlich auch so ein Best-of? Ach, können wir auf jeden Fall probieren. Das Schlimme ist bloß, ich kann mich schon jetzt nicht erinnern, was letzte Woche war. Was glaubst du, was vorher war? Darf ich jetzt schon was für Weihnachten ankündigen? Christian, wir machen die Aktion mit dem Adventskalender nochmal, oder? Natürlich. Das wird jetzt hier keiner verstehen, weil das ist einfach so der Pilot-Podcast, der, glaube ich, nie gesendet wurde. Nee. Ah, ich habe den gesehen. Du hast ihn gesehen, ich weiß. Also das. Der wurde nie gesendet. Also, nee. Freut euch. Es wird, trinken wir diesmal alles, oder? Ja, natürlich wieder alles, aber vielleicht kriegen wir diesmal einen dritten dazu oder so. Nee, ja, weil Steffi, du bist doch in der Nähe. Du bist doch über Weihnachten da. Ja. Ja, ist doch gut. Wir brauchen weibliche Meinung. Ein Tag schrecklich Abend bei mir. Ganz ehrlich, der Podcast, der kann ja von mir aus auch 6 Stunden gehen oder so. Da müssen wir den auch nicht schneiden oder so. Oh, yeah. Ja, weil wir haben dann ja immer 2 Leute am Mikro so. Ja, okay. So, seht ihr, so laufen Besprechungen behind the scenes ab. Es wird einfach, es wird einfach irgendwas behauptet, was 3 Monate in der Zukunft liegt und dann so, hä, ich dachte, wir machen das jetzt. Hä, wir nötigen die Leute dazu. Ja, natürlich, du hast doch zugestimmt, dann müssen wir machen. So. Gut, aber wegen Klopapier, ich hab noch was Lokales, also nicht wegen Klopapier, aber so nach dem Motto Klopapier jetzt mal hin. Ich hab was Lokales aus Neo-Gladbach. Da, wo wir wohnen. Ja, wir wohnen in Neo-Gladbach. Das ist sehr schlecht. Ernsthaft? Alle Leute wissen, dass wir in Mönchengladbach wohnen. Also, was? Nein, wir sind in Bergisch-Gladbach. Bergisch-Gladbach, ja. Echt, was ist jetzt Neo-Gladbach? Ja, wir nennen es Neo-Gladbach. Ah, nur ihr? Ja, alle. Echt? Das wird nächstes Jahr umbenannt. Ja, weil die Sache ist, weil es ja eben mit Reit und Gladbach da so getrennt ist und noch als 2 Orte und 2 Hauptbahnhöfe, das muss ja irgendwann mal geändert werden. Richtig. Einzige Stadt auf der Welt mit 2 Hauptbahnhöfen, hä? Wer ist im Guinness World Records Buch, Bitches? Toll. Fast jede Stadt, wenn du irgendwie so ein Kriterium suchen möchtest. Nein, das ist ja der Witz an der Sache. Wir sind die einzige Stadt auf der Welt mit 2 fucking Hauptbahnhöfen gewesen. Stand 2014. Ich weiß nicht, ob in der Mitte jetzt irgendwie in der Zeit was dazu kam. Gut, ich weiß nicht, die einzige Gefahr ist, glaube ich, wenn eine Bombe losgeht und einer plötzlich weg ist. Ja, dann bitte den Reiter wegbomben, der ist irgendwie so. Nee. Der Gladbacher ist auch so. Kann man keinen Hauptbahnhof nennen. Ey, komm, aber wenn du Reit und Gladbach hast, ey, dann nimmst du doch lieber den Reiter zum Wegbomben, oder? Ja. Also an alle Terroristen da draußen in Hannover. Welcher hat gratis WLAN? Bitte? Welcher hat gratis WLAN? Das ist der Gladbacher. Hat er mittlerweile gratis WLAN? Ach, keine Ahnung, was weiß ich denn. Ja, Telekom, die brauchen da immer, wollen immer Geld dafür haben. Ja, aber also nein. Super, sogar aber sie haben immerhin eine WLAN-Anbindung, das ist es schon mal. Oh. Aber kann ich jetzt nicht mal zum scheiß Thema kommen? Ja, kannst du. Wir haben ja auch seit geraumer Zeit ein neues Einkaufszentrum. Das den in meinen Augen beschissensten Namen. Richtig, das Minto. Das ist richtig. Ich bin noch nicht drin gewesen. Ich weigere mich irgendwie, wenn ich auf Besuch bin, da reinzugehen. Weil ich finde, das Theater, wo vorher das gestanden ist, gell? Mhm. Ich finde das so schade, dass sie das alle abgerissen haben. Und das alte, da ist ja unten rechts, ist ja auch noch so ein Einkaufszentrum gewesen. Ja. Das ist so cool. Tja, das Gegenüber haben sie jetzt abgerissen. Und ja, da kommt jetzt so ein Vorplatz hin. Da sollen dann Veranstaltungen stattfinden. Ach ja, damit haben wir alles gehört. Habt so Esel als Ja, 7 Esel, weil der 8. nicht gekommen ist oder so ein Scheiß. Hä? Was? Ja, ich muss was? Nee, aber sag mal, was hast du denn da für Info? Was ja, für Infos. Wie findet ihr das Ding denn von außen? Oder generell, wie findet ihr das Minto? Also als ich das Minto von außen das allererste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, hässlich. Ich find's von außen okay. Von innen ist es dieses, weil ich habe so als Standard bloß so das Oberhausen-Einkaufszentrum. So. Das ist für mich so das Standard-Einkaufszentrum, ja? Ja, das typische Stadionmäßige, so du läufst halt einmal eine Runde. Ja. Und das ist halt größer, freier und das hat mehr Pflanzen, ein bisschen Wasser oder so da unten. Halt gemütlich. Ja, Minto ist, stopfen wir das klein zusammen und. Und bauen eine Tiefgarage dran, damit die Leute endlich günstig parken können. Und bauen wir die Tiefgarage drauf. Ach ja, wir bauen die Tiefgarage drauf. Die haben eine Garage oben drauf. Ja, also die haben einen extra Teil hinten, der Garage ist. Beziehungsweise, nicht Tiefgarage, sondern, Parkhaus. deswegen. Aber Minto, altgladbacherisch oder alt was auch immer für Mainz, was irgendwie so voll keinen Sinn ergeben hat für den Namen irgendwie so, aber die was? Leute... Minto? Mainz. Ja, Minzo... Minzo. Minzo, ja, das ist ja konkret. Minto ist in irgendwas altgladbacherisch oder was auch immer, is it, oh Gott, ich spreche schon wie auf der Arbeit. Is it. Ist es... Muss auch da kommen. Mainz. Also heißt es Mainz. Ich kann's auch gerne das mal googeln. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Ja, wenn du sonst für andere Plattdinger kommst, aber... Deswegen, es ist... Kein guter Name, es ist kein gutes Design. Die Läden dort drin sind auch so, naja. Ich verstehe immer noch nicht, wieso 7 Esel davor. Oh, mit dem Platz ist noch das Geilste, weil die haben scheinbar da irgendwie Asphalt benutzt dafür, der extra glitzern sollte. Also haben die dort irgendwie Späne oder Metallspäne oder sonst so Scheiß, dass das halt glitzert im Licht gemacht. Ein Asphalt, der glitzern soll. Ja, damit du die Straße vom Asphalt unterscheiden kannst. Damit du die Straße vom Bürgersteig unterscheiden kannst. Ja, nee, irgendwas ein war da. Asphalt, wo glitzert. Ja, was jetzt dann war, oh, das heißt, bei passendem Licht blendet das und scheiße. Und es besteht die Befürchtung, dass das Epilepsie verursacht. Weil du halt immer wieder hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel. Wer kommt denn auf die Idee, zum Asphalt glitzert? Ey, finde ich gar nicht so fabulous. Ich meine, hey, wir sind ja schon in Zeiten angekommen, in denen Glasperlen in Seitenbegrenzungen eingefügt werden, damit Licht reflektiert wird. Kann ich verstehen. Das ist aber was anderes. Richtig, kann ich verstehen, dass besoffene Busfahrer das brauchen, aber so, für mich macht es auch keinen Sinn. Hey, wir sind in der Zukunft. Das heißt, die Zukunft heißt Chrom. Alles muss verchromt sein. SpongeBob hat's vorausgesagt. Ein Asphalt, wo glitzert für Fußgängerwege. Ey, pass auf, die haben, um den richtigen Asphalt zu finden, so Steuerverschwendung Mönchengladbach, haben die ein Teilstück vom Minto aufgerissen, aufgeschnitten und verschiedene Asphalttypen hintereinander angebracht und lassen da jetzt noch dieses Jahr bis Anfang nächsten Jahres, lassen die dann noch die Busse drüber fahren, um Abrieb, Abnutzung und generelles Kosten-Leistungs-Verhältnis irgendwie abschätzen zu können. Ey. Und machen daraus dann die komplette Straße, wurde jetzt schon neu gemacht, die zum alten Markt hochführt und die soll dann nochmal neu gemacht werden in diesem Material. Ich kann dem ein kleines bisschen zusprechen, weil die hatten ja vorher die Dummheit gemacht, dass die das gepflastert hatten, die komplette Strecke und nicht Asphalt. Aber ich muss sagen, das Gepflasterte sah schön aus. Ja, es sah schön aus, als es fertig, frisch fertig war. Das hatte richtig Stil. Ja, aber du hast es nicht mitbekommen, wie sich's entwickelt hat. Weil, es ist ja eine Strecke dort, die Hindenburgstraße, die irgendwie alle 3 Minuten einen Bus hat. Ja, im Schnitt schon, ja. Das heißt, das war innerhalb von einem Jahr waren da irgendwie so tiefe Kuhlen an manchen Stellen, weil das richtig sich weggedrückt hat und sonst was. Vor den Ampeln und alles, da hast du wirklich tiefe Hubbel und alles gehabt. Das war nach so kurzer Zeit so am Arsch, da hättest du wirklich ein bisschen mehr nachdenken müssen. Erinnerst du dich noch an der Zufahrt Richtung Comedian Center? Bei Mac ist da oben. Ja. Ja, da die komplette Kreuzung war, ich glaube, nach einem halben Jahr richtig im Arsch, weil der Bus da irgendwie so gefühlt alle paar Sekunden, da haben die eine Ampel eingebaut. Eine fucking Ampel. Obwohl die Seitenwege schon längst zu waren, weil da irgendwie dieses Mini-Einkaufszentrum da schon auf der Seite gebaut wurde. Ach, aber Neo Gladbach ist auch eine tolle Stadt für so etwas, so gut planen für die Zukunft. Es ist Plattdeutsch für eine Besitz, oder auf Plattdeutsch heißt die Besitzanzeige, die das im Endeffekt sagen soll, das ist Minto. Also, das sind 4 Worte. Das ist und Min und Do. Ah, das ist, und ja. Dann so Minto. Ne? Macht voll Sinn. Das ist so voll dumm einfach. Hätten wir es nicht lieber Ismin nennen können oder so? Ismin. Das ist Min. Ey, lass mal ins Ismin gehen. Oh Gott. Ey, wenn wir schon so sind. Aber dachte, schlecht geplant, weil wie das Schwimmbad auch war. Ey, komm, warte mal, bevor du mit dem Schwimmbad anfängst. Die anderen alternativen Namensvorschläge. Krons, C-R-O-N-S, The Mall, Five Senses, Scala, Gladys, einfach nur M, dann Minto, dann Mom, also Mom, M-O-M, Vis-a-vis und Mönchs. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt die Namensliste damals gelesen hätte, wäre Minto wahrscheinlich auch die beste Alternative gewesen. Also ich fand Gladys okay, wenn das dann noch GLaDOS Ansagen macht. Aber das macht jetzt auch nur den Joke witzig für Leute, die halt Portal gespielt haben. Ja, aber stell dir vor, wenn das dann auch so Portal-Style-Design hätte, bloß mit weißen Fronten und eine Kartoffel mit sonst was da. Hätte ich mehr Spaß als jetzt. Gladbach, Entschuldigung, Minto, ich hau jetzt mal die Info raus. Das Shoppingcenter selber wurde bei einer Befragung unter Händlern mit weitem Abstand auf Platz 1 zum schönsten Shoppingcenter in Deutschland gewählt. Was? Der Artikel ist vom 23. September. Ich habe die Info ein bisschen weit hinten gehalten. Also wenn jetzt die Leute in der Aufnahme mal kurz gucken, wir haben den 25.09. Tag der Aufnahme. Es ist zum schönsten Shoppingcenter in Deutschland gewählt worden, mit 41,9% der bundesweiten befragten Stimmen. Haben die 10 Leute befragt? Haben die nur in Gladbach befragt? Bundesweit. Ja. Auf Platz 2 liegen gleich. Nee, warte mal, hä? Auf Platz 2 liegen gleich. Achso, liegen gleich auf die Mall of Berlin und der Ruhrpark in Bochum mit jeweils 23%. Wie kann man das Minto zum schönsten Einkaufszentrum? Ey, wenn du die Mall auf Berlin und den Ruhrpark in Bochum als Konkurrenz hast, dann ist das nicht schwer. Aber woher kennen die überhaupt das Minto? Vielleicht war eine Kommission einfach nur hier, hat sich das einen Tag angeguckt und oh, das ist schön hier, oh, das ist schön hier. Vielleicht ist es ja auch. Oh ja, das Bestechungsgeld war sehr schön. Mucho grande chinesisch essen, umsonst? Das ist korrupt, das ist ja noch schlimmer als unsere Filmliste. Insgesamt beteiligten sich 106 Unternehmen und Händler an der Befragung. Alle sässig im Hintor. Aber viel für das kleine Ding. Oh Gott. Das Minto erreicht eine überdurchschnittliche Note von 2,64. Die Mall of Berlin eine 3,65. Und das K in Lautern hat eine 3,85. Eine 4,14 hat das Gerber in Stuttgart. Und 4,5 das Glacis Center Neu-Ulm. Alter, wer denkt sich so eine Scheiße aus? Warte, die besten... Wie viele waren überhaupt getestet? Weil auf der Liste, wenn dann irgendwie eine... 2 minus die beste Note ist. Geht jetzt. Oder nee, 3 plus, oder? Geht jetzt. Das ist eine 3 plus, ja. Ja, super. 3 plus ist die beste Note. Yeah. Ansprüche sind so toll niedrig. Ja. Ja, das ist das Schöne an Gladbach. Wir wissen, es ist eine Scheißstadt, aber es ist unsere Scheißstadt. Okay, bevor übrigens jetzt jemand anderes noch was zwischenwirft, ich werfe meine dritte Sache ins Rennen. Ja, Entschuldigung, das muss gerade sein. Vielen Dank an den Blizzard-Support. Ihr seid tolle Leute, danke. Bevor ich das vergesse, ich habe gesagt, ich mache es. Danke, Blizzard. Ich habe bisher nicht sehr viel Erfahrung mit euch gehabt, aber der Kundenservice, der ist zumindest meiner Erfahrung nach in den letzten Tagen sehr top gewesen. Danke. Danke, Frau, Sie wissen Ihren Namen, den darf ich jetzt hier wahrscheinlich nicht öffentlich sagen. Und Sie werden eh nicht hier getroffen werden, also Frau. Und Sie werden wahrscheinlich hier eh nicht. Danke. Was denn? Also, Entschuldigung. Darf ich mich nicht bedanken? Dann kann ich auch in einiger Sache. Und an den Mediamarkt-Service. Und an den Mediamarkt-Service. Danke, ihr Affen. 5 Wochen. 5 Wochen möchtest ohne du, Handy. Möchtest du den Text sparen und die Leiden des jungen Christian G. Ja, des jungen Christian G. Punkt. Jetzt irgendwie. Ich muss das in meinen eigenen Memoiren aufschreiben, die Erfahrung. Freut euch, ich hab's live miterlebt und ich war auch beim Telefonat der federführende Mensch. Und man muss auch gucken, wie der Weg dorthin geführt hat. Einfach bloß, mein Stand ist, mein Handy ist die Kamera kaputt gegangen. Und jetzt bin ich seit 5 Wochen ohne Handy. Wieso? Weil meine Kamera kaputt gegangen ist. Das erfahren wir alles in dem Text. Freut euch, Kinder. Freut euch. Bei mir ist auch meine Kamera kaputt gegangen und ich weiß nicht, ob ich das austauschen soll, ob ich es reparieren lassen Lies soll. Christians Text, dann weißt du, ob du es austauschen lassen solltest. Weißt du, bei uns gibt es sowas, das nennt sich Ersatzhandy. Und wenn ich mein Handy in Reparatur gebe, bekomme ich ein Ersatzhandy von meinem Anbieter. Du hast die Zusatzversicherung genommen. Warte, erstmal, du hast Handy von deinem Anbieter. Ja. Ich habe Handy von selber gekauft, weil ich für Anbieter mir nicht einen Vertrag, der zu viel kostet, genommen habe. Okay. Deswegen, an alle ich hätte nur die Option gehabt, Zusatzversicherung. Es gibt auch der Reparaturservice. A, sind die schneller wie 5 Wochen. B, bieten sie die Möglichkeit an, Ersatzhandys. Das sollte man vermuten. Okay. Wartet auf den Text, Leute, es lohnt sich. Ja, ich mühe mich, aber... Überhaupt gar keinen Druck aufbauen, dass das Ding irgendwie gut werden muss. Ja, muss ich mich gleich ans Tippen setzen. Aber vorher sind wir mit den Themen durch, das heißt, wir könnten jetzt mal unseren Film reden, oder? Ja, das könnten wir machen. Sollen wir jetzt hier... Steffi, bist du bei der Filmbesprechung auch dabei? Ich frage nur einfach mal, jetzt einfach mal so unverfroren. Weil dann würde ich nämlich hier einen Videocut machen und dann für Film extra Video beginnen. Ja. Jo. Gut. Dann danke an alle, die jetzt den Podcast beigewohnt haben, zumindest was das Video angeht, alle, die jetzt natürlich pur den Ton hören, für euch geht es natürlich nahtlos weiter. Danke an alle, die zumindest bis hierhin zugeschaut haben. Bis dann. Okay, 21:22, so, jetzt hört ihr mal live, wie was weiter aufgenommen wird. So, ihr seid alle ready für den Film? Ja, welchen? Okay, Christian, in 3, 2, 1. Jo, nämlich wir gucken uns jede Woche wieder mal einen der besten Filme der Welt an. Laut der Top 250 IMDb-Seite. Wir haben da schon Klassiker gehabt wie Terminator, Funny und Alexander oder The Shining. Und diese Woche hatten wir gehabt den 1960er-Film The Apartment. So, also erstmal. Ich hasse diesen Film. Hey, hey. 1960er, 2 Stunden, Drama, Romanze. Ich glaube, da war auch Comedy als Tag, was dann so ein bisschen bloß höchstens drin war. Meine Tendenz war sogar, ich fand den, die ersten 45 Minuten waren ein bisschen hart, da durchzuwühlen, aber der Rest des Films war um einiges besser. Um einiges besser, ja. Worum geht's denn erstmal grob? Ich fasse mal kurz zusammen, es geht darum. Ein Apartment. Es geht um ein Apartment, das ein. Ein von Karriere getriebener Mensch an seine Vorgesetzten vermietet ist auch schon, weil da würde man ja Geld für kriegen, verleiht, damit die mit ihren Konkubinen und Nutten und Liebschaften dort vögeln können. Darum geht's grob in diesem Film. Ah, du hast erzählt, ja. Und wie der auch einfach da sich die Probleme häufen, wie dann plötzlich schlimmer wie ein Hotel irgendwie rum planen muss um die Leute, wie der dann im Regen steht, weil die verdammt nochmal nicht schnell genug vögeln können. Und wie der halt einfach bloß, der Hauptcharakter, der, das ist so ein schlimmer können Kerl. Können wir ab hier mit Spoilerwarnung so nach dem Motto, ich glaube. Ja. Also wir vorher noch so Tendenz, also deine Tendenz ist wirklich einfach bloß sehr negativ. Nicht sehr negativ, aber der Film kommt bei mir echt nicht gut weg, so, das ist so. Das kann ich jetzt mal Foreshadowing. Wird er wirklich die 32er-Bombe zünden? Also bei mir wird es auch nicht die Top 2, 3 Plätze erreichen. Es ist bloß, wenn die ersten 45 Minuten sind echt ein Problem. Aber ich würde sagen, wenn du nach einer Stunde trotzdem nichts gefunden hast an dem Film, was dir gefällt, dann kannst du auch ruhig ausmachen. Da wird nichts mehr kommen, was dir dann gefällt. Gut, ab jetzt Spoilerwarnung, meine Damen, meine Herren. Ich denke, jetzt können wir mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, auch für Steffi. Also, sich sehr ertappt fühlt. Also der Hauptcharakter ist ein Buchhalter und das ist 1960er Buchhalter. Der ist auf einer Etage in einem Wolkenkratzer, wo irgendwie so 200 Schreibtische alle hintereinander direkt sind. Und die richtigen Massenbüros, wie man sich das im Buch vorstellt. Ja, richtige Massenbüros, so mit gefühlt 200 Leuten im Büro. Er heißt übrigens C.C. Baxter, war das? Ne? Ja, C.C. Baxter. Und der zählt auch dauernd so Stats bloß auf, als ob er C3PO ist. Es ist halt ein seltsamer Kerl, so. Man versucht wahrscheinlich charismatisch nerdig den zu machen, aber der kommt einfach nur verdammt, creepy rüber. Wie schaffe ich das? Ich muss Mr. McMahon anrufen. Ach nee, oder doch? Schaffe ich das für Donnerstag? Mr. McMahon, könntest du auch auf Freitag verschieben? So, ich habe meine Angebeteten schon gesagt, so, wir kommen bald zu Ihnen am Donnerstag. Aber ich rufe sie an, versuchen sie aber das irgendwie nicht umzulegen. Und wieder dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt die anderen Leute in seiner, die irgendwie für seine Woche irgendwie eingeplant waren, dann versucht anzurufen und den Scheiß dann irgendwie umlegt, dass der eine dann doch am Mittwoch kommt, der andere dann doch am Donnerstag, damit dann der am Freitag irgendwie keine Probleme hat und keine Ahnung. Ey. Und dann ist es auch noch seine Vermieterin, die soll ja nichts davon wissen. Die Nachbarn kriegen das irgendwie nicht ordentlich mit. Die denken bloß, dass er dauernd immer weitere Frauen irgendwie 5, 6 gleichzeitig in der Woche hintereinander mit denen ausgeht. Auch nicht schlecht. Sie ordentlich durchnudeln. Es ist übrigens eine jüdische Nachbarsfamilie. Und der natürlich ein Arzt ist. Und die natürlich, der Mann ist natürlich Arzt. So klischeehafter geht's gar nicht mehr für irgendwie. Und da sind, klischeehafter wären nur noch Banker. Ja, aber er ist ja Banker, das heißt, das wäre ein bisschen redundant gewesen. Hä, nee, er ist doch Versicherungsvertreter. Er ist ja Buchhalter. Also Buchhalter ist er ja, und das ist ja, ne. Buchhalter, Bank, wo ist der Unterschied? Nee, aber halt der Kerl, und der ist dann ein kleines bisschen. Kann ich dir erzählen, wenn meine Ausbildung fertig ist. Ja, und der Kerl, der möchte halt hochkommen, und halt alle seine Vorgesetzten, bei denen ist er gut im Buche, weil der halt denen dauernd die Wohnungen leiht und aus irgendeinem Grund, die verdienen saumäßig gut, können sich aber nicht irgendwie ein Hotelzimmer leisten. Vielleicht ist es auch einfach, weil die Frau nicht wissen soll, dass sie sich ein Hotelzimmer kaufen, wenn die richtig, einfach so eine Wohnung aussagen. Leisten müssen. Ja, und die saufen denen auch dauernd allen Schnaps weg und alles. ich weiß noch nicht, was der für immense Unkosten hat. Der hat ja immer irgendwie eine Flasche Champagner im Kühlschrank zusätzlich. Boah. Ja, immer. Und sonst nichts zu essen. Weißt du, wie teuer? Bitte? Jeden Tag eine Flasche Champagner, weißt du, wie teuer kommt das? Ja, bei seinem Vertreter, Buchhalter, was auch immer, Gehalt. So, der hat gesagt, der hat 95,50 pro Woche. Echt? Dollar? Hat er das gesagt? Dollar. Okay, das ist krass wenig. 1960er. Achso, ja. Mann, ist das viel. Und der zahlt 85 für seine Wohnung. Pro Monat. Ist das kauf ich? Will ich? Siehste? Ja. Drecksbude? Für, was ist das? Heutzutage 300 warm oder ey, so? Ey, das war keine Drecksbude, die war. Nee, ich weiß, Drecksbude ist jetzt falsch gesagt. Also seine Bude für 300 warm oder was auch immer das im Endeffekt dann so ein Euro jetzt irgendwie heute wäre. Naja, ich weiß nicht, seinen Job würde ich nicht für einen 400-Euro-Job ansetzen. Nee, aber so generell, ich meine, so eine Wohnung für 300 warm nehme ich sofort, danke, bitte. Nächster, bitte. Ja, nee, aber das wäre ja mehr als 300, weil das ist ja seit Verdienst davon fast das Komplette nicht, für eine Woche. Nicht auf sein Gehalt bezogen, oder? Sondern jetzt, also prozentual auf sein Gehalt bezogen, sondern jetzt halt auf den eigentlichen Preis, so, weißt du, $85 so. Ja, so heutzutage. So. What the fuck? Okay, also war halt trotzdem eine überraschend nette Wohnung für einen Kerl, der eigentlich dann nicht da war. Und dann ist es halt aber, wie er damit ein bisschen kommt, dann hat er noch sich in das Aufzugsmädel verliebt. Und ich kann echt sagen, ich verstehe das nicht. Es ist ein Aufzug, nicht mehr diese alten mit dem Hebel oder so gewesen, sondern wirklich, wo ein Knopf gedruckt wird. Aber aus irgendeinem verdammten Grund sind Leute eingestellt, bloß um die Knöpfe zu drücken. Was? Ja. Das Mädel, der sein Love Interest, in das er sich verguckt hat, die ist nur dafür da, die Knöpfe zu drücken, um auf welche Etagen es geht. Als das mit dem Hebel war, verstehe ich's noch. Oder dass dort noch die Schaltdamen sind im Keller, die das alles machen müssen, weil das war ja nicht alles Hightech. Aber die haben Knöpfe für die Etage. Aber nee, muss angestellt sein. Ist ja zu viel. Das ist zu viel verlangt, einen Knopf zu drücken. Es ist anstrengend. Ich muss Zahlen lesen. Ja, du kannst von Buchhaltern nicht erwarten, dass sie Zahlen lesen können. Ah, es ist so. Ich weiß nicht, wie ging es dann weiter? Dann kam irgendwann der große Chef, er kriegt die Beförderung dann doch in Aussicht gestellt. So. Der Hauptchef halt, ja. Und dann, ja, aber, sie wissen, ich kriege alles mit. Und dann, ich möchte halt auch, brauche ich ja das Apartment dafür und so, ja. Weil natürlich der große Chef sich auch nicht, egal. So, und der halt mit seiner Fremdkriegen und dann kommt raus so, oh mein Gott, er ist dort mit dem Mädel, auf das er scharf ist. Und das kriegt der CC Baxter dann raus durch das Zigaretten-Etui, was er halt dem Chef gibt, was er gefunden hatte in der Wohnung, was vergessen wurde und dann sie im Aufzug halt benutzt hat oder so, ja. Voll und das ist halt ein Etui. Spionate, hey. Es ist halt ein Etui mit einem zerbrochenen Spiegel drin, weil sie es auf ihn geworfen hatte. Und das war dann so richtig toll, so, oh, um das halt zu vertuschen, dass er geschockt ist, dass sie, das ist so, der Spiegel ist ja kaputt, oh, das ist schade darum. Und dann, ja, nee, ich mag es daran, ich sehe darin so aus, wie ich mich fühle. Zerbrochen. Ja, also halt, es ist wirklich dieses, oh, es ist ein fröhlicher Liebesromanzen-Comedy-Film oder so bis dahin, ja, und dann plötzlich so, halt, warte, wir stürzen ab in einen anderen Film und dann gibt es auch noch schlimmere Sachen wie Prostitution oder so, das unterstellt wird, oder sich gefühlt wird mit schlechten Sachen, wie dann auch noch Drogen und Überdosis und sonst was da. Ich wollte gerade sagen, wir kommen zum Highlight des Films. Sie hat sich eine Überdosis Schlaftabletten gegeben. Eine Überdosis Schlaftabletten. In einer Filmbeschreibung stand, sie hat sich eine Überdosis Ibuprofen gegeben. Ja, okay, warte. Ibuprofen ist sehr schlecht für die Leber. Ja, aber Überdose Schlaftabletten. Nicht ja, so. Schlechte Beschreibung. Nicht so. So nee, aber nicht trotzdem. Aus, wenn du den Überdosis Ibuprofen gegeben hast. Es hatte ein paar tolle und schräge Momente. Sterbende Schwan. Also, ey, du kannst mir nicht erzählen. Okay, gut. Jedenfalls, er versuchte dann irgendwie es zu vertuschen, also ganz schlecht zu vertuschen. Katsching! Nächste Werbeeinblendung. Also er versucht es dann ganz schlecht zu vertuschen. Weil sie hat sich ja eigentlich die Überdosis wegen dem Oberboss, ich hab den Namen gerade vergessen, jetzt gegeben, ja, wegen egal, dieser Nacht halt. Und weil er sie irgendwie dann jetzt dann, also die sind irgendwie zusammen, aber irgendwie so kann sie. Also sie hat Angst, dass er ist verheiratet, sie weiß es und sie dachte, oh, vielleicht verlässt er die Frau für mich und der so, ich weiß nicht, wie. Sie versucht aber trotzdem mit ihm zu bleiben, halt, weil Gefühle. Dann ist es aber Weihnachten. Und dann sie hat ihm auch extra noch eine CD, eine Platte geschenkt. CD. Zeitmaschine. Sie hat ihm eine Platte geschenkt von dem Lieblingsrestaurant, wo die sind, der Musiker und so. Und er, was schenkt er ihr? Ja, ich konnte nicht wirklich was für dich holen, hatte auch keine Zeit. Hier, für dich, $100. So, yeah. Und dann fängt sie an, sich auszuziehen und dann, ja, wir haben noch keine Zeit dafür. Und dann, ah, ich dachte, du würdest es wollen, jetzt, wo du dafür bezahlt hast. Wow, das war hart. Ja, das ist es halt. Da sind überraschend. Prostitution. Da sind harte Momente drin, was richtig überraschend ist in einem Film in den 1960ern, wo du nicht viel zeigen kannst oder so. Weil das ist halt Drogen, die richtig wie die Gesellschaft ist, wie Frauen dort sind, wie das Problem ist, wie die halt eigentlich eine fröhliche Persönlichkeit hat, nichts an sich kommen lässt, aber wie die dann doch irgendwie reinreißt, wenn Sachen kommen. Also es ist ein überraschend dunkler Film dafür, dass er eigentlich fröhlich bloß über Hijinks und Verwechslung und Weg zur wahren Liebe und so führen soll. Eigentlich. Ja, Christian und ich ein bisschen gerade so, wir waren bis zum Ende des Films auch noch am Wetten, ob es noch ein Happy Ending wird oder nicht. Und ich habe gewonnen. Weil ich wollte gesagt, das Happy so Ending nicht. Ein Happy End halt. Ja, weil er hat dann nach der Überdosis hat der C.C. Baxter, also der eigentliche Protagonist des Films, hat dann die Schuld auf sich genommen bei den Nachbarn, weil natürlich wegen Überdosis hat er den Nachbars einen jüdischen Arzt zu sich geholt in die Wohnung. Try to be a Mensch! Helfen Sie mir. Und da habe ich die lustigsten medizinischen Momente meiner bisherigen Filmkarriere gesehen, sodass Leute einfach fast gefühlt bewusstlos geschlagen werden, um sie aus der Bewusstlosigkeit zu holen. Riechsalz, dann, was hat er noch gemacht? Ah, genau, um den Okay. Ey, die sind zu dritt durch den Raum spaziert, damit die wieder zu sich kommt. Weil sie nicht schlafen darf jetzt, wo die Schlaftabletten hatte. Weil sie ja nicht mehr schlafen darf. Also erstmal halt auskotzen. Dann Kaffee trinken. Ah, genau, der Kaffee, das war dann das. Dann wachschlagen. Dann über die Arme sie nehmen. Riechsalz nicht vergessen, Riechsalz, bitte. Riechsalz und wachschlagen. Und dann über die Arme sie nehmen und marschieren links und immer hin und her durch die Wohnung, damit sie nicht wieder einschläft für die nächsten paar Stunden. Okay. Medizinische Maßnahmen aus den 60ern, meine Damen und Herren. 50% halbwegs sinnvoll, die anderen 50% irgendwie nicht so. Wachschlagen. Ja, ey, ohne Scheiß. Auskotzen lassen. Könnte ich nicht sehen. Also auskotzen lassen, Riechsalz und vielleicht wachschlagen, aber ganz ehrlich, nicht mit irgendwie, keine Ahnung, voll Karacho, Backpfeife. Also, so, vielleicht mal ein bisschen so, also okay, klar, ein bisschen fester, aber nicht so dieses, keine Ahnung, du holst richtig aus und klatscht die Leute fast kaputt. Nein, so. einfach so. Ah, warte, Adrenalin noch oder so, was gespritzt war auch noch. Oh, stimmt, Adrenalin gespritzt. Der hat also Adrenalin irgendwas. Wahrscheinlich Adrenalin, weil alles andere hätte keinen Sinn gemacht, so was soll sonst gespritzt werden. Es waren die 1960er, wer weiß, vielleicht Heroin. Ich weiß nicht, wann wurde nochmal Heroin verwendet als Hustenmittel für Kinder? Als Hustenmittel für Kinder? Wurde es jemals? Heroin wurde als Anti-Hustenmittel für Kleinkinder verwendet. Weil, hey, die haben nicht mehr gehustet, nachdem die es gekriegt haben. Heroin als Hustenmittel. Ich will auch nach Heroin nicht mehr husten. Moment. Tatsache, oral einzunehmendes Schmerz- und Hustenmittel. Ich bin ja begeistert, Christian. Ich bin ja begeistert, ey. Was ist da los hier? Heroin! So viel. Boah, man lernt beim Podcast ja sogar richtig was dazu, ey. Tolle historische Zeiten waren da. Wir waren für Drogen mal ganz anders drauf. Okay, man versucht ein synthetisches Äquivalent zum Naturstoffextrakt Opium zu finden. Super, das heißt, sie hatten vorher Opium gegen Husten verwendet. Nee, generell, wie es halt dazu. Medikamentenflasche von Bayer. Alter, dass dieser Konzern heutzutage überhaupt existieren darf. Ach, du meinst nach dem, wo die Leuten AIDS gegeben haben für die Antiblutermedizin. Ja, genau da. Genau, das Heroin war dann ja egal. Ja. Nee, aber halt, es hat überraschend düstere Momente. Ich glaube, wir sollten langsam mal dazu kommen, einfach bloß den Film einzuordnen. Nee, ich wollte noch, also Happy du Ending. Hast Es gab noch so ganz seltsame Momente, wie statt einfach. Es gab doch damals bestimmt schon Siebe, oder? So Abtropfsiebe. Ja, gab's doch bestimmt schon. Ja, er hat einen alten Tennisschläger benutzt. Weil er ein guter Koch ist, aber ein schlechter Haushälter. Beste Ausrede aller Zeiten, ne? Er ist halt quirkig und witzig und ein Nerd, so wie wir. Nein. Nein, er ist einfach ein Spasti und ich hasse ihn. Aber so eine Szene muss ich bloß kurz beschreiben, weil ich einfach bloß so geil witzig für mich war. Er ist halt, er hat mitbekommen, sein Chef und die Tuse, auf die er steht, sind zusammen, ne? Also ist er richtig kaputt, düster, traurig an Silvester, bloß mit seinem neuen Hut und Mantel und am Wegsaufen Martinis in der Kneipe am Sitzen. Er macht hatte mittendrin übrigens schon eine Beförderung bekommen, muss man dazu wissen, deswegen neuer Hut und neuer Mantel. Aber er macht sich dann auch aus den Oliven und den Stäbchen, macht er sich ein Rad auf der Theke am Stellen und hat irgendwie schon ein Dutzend oder so. Achso, die Szene, oh Gott. Ja, und dann, er ist richtig düster. Und irgendwie, dann kommt ein Vibe, was scheinbar, der sieht cool aus. Versuchen wir mal, den mich anzusprechen zu kriegen. Die stellt sich an die andere Ecke der Bar hin, hat dort das Glas mit Strohhelm, nimmt sich die Strohhelme, das Papierstück, pustet das, um das ihm entgegenzuschießen. Und dann siehst du bloß die Nahaufnahme von ihm, wie ihm das Papier entgegenfliegt, er kein bisschen drauf reagiert und schon nach 2 Sekunden das nächste fliegt. Und sie einfach bloß, Gott, was? Es funktioniert einfach nicht so, wie es gezeigt wurde. Das war wirklich so, keine Ahnung, 3 Leute standen nebeneinander und haben nacheinander gepustet. Anders hat das gar nicht funktioniert. Ja, super schnell ist sie. Und das ist echt so. Ja, ich hab gehabt. Anders funktioniert das einfach nicht. Es war so dumm. Oder so andere Momente, wie er packt irgendwie, nachdem dann so dieser emotionale Tiefpunkt irgendwie gegeben war, hat man irgendwie so seine Pistole gesehen, die er irgendwie aus dem Schrank genommen hat und in seine Tasche gepackt hatte. Und von draußen hörte man dann, also das war schon so dieses, als die Tuse so langsam so, oh mein Gott, ich liebe ihn doch, bla bla bla bla bla bla und so weiter, zu seiner Wohnung gerannt ist. Und dann hast du halt nur vorher diese Szene gesehen, sie kommt die Treppe raufgerannt, schreit die ganze Zeit seinen Namen, Baxter, Baxter, Baxter, läuft zu seiner Tür, und auf einmal hörst du nur einen Knall. Also richtig laut Knall und du denkst nur so, okay, da hat sich jetzt schon die Kugel gegeben. Wenn er sich die Kugel gegeben hätte, hätte ich das auf Platz 1 gesetzt. Weil das ist echt krass gewesen. Und was ist? Nein, er hat eine Sektflasche aus dem Kühlschrank aufgemacht. Aber die spielen dafür natürlich einen Pistolenschuss ein, um es natürlich so realistisch und so dramatisch wie möglich zu machen. Wie du tust. Oder bloß diese doofe Taktik. Mir geht's doch gut. Mir geht's doch gut. Wie soll ich denn sonst die Sektflasche aufmachen, ohne das? Also, es geht ja nicht leise. Ja, aber nur das war der Grund, weswegen der überhaupt beim Einpacken, weil er ausziehen wollte aus dem Apartment, weil das sein Leben ruiniert, halt eine Pistole plötzlich aus dem Regal zieht und wegpackt. So. Es ist. Man hat das Gefühl, das sind irgendwie 2 Drehbuchschreiber gewesen und einer war richtig gut und der andere war irgendwie seltsam. Es gab noch so einen Moment, weil als diese Tuse nämlich die Überdosis hatte und er irgendwie mal kurz weg musste und die nämlich voll Depri war, weil sie zurückgewiesen wurde, irgendwie so, der kommt dann zurück und dann Passen Sie auf, man riecht Gas in ihrer Wohnung. Man riecht Gas in ihrer Wohnung und denkst du schon so, oh Gott, warte, von wann ist der von 60? Da klaut aber ordentlich einer von 39 bis 45, weißt du? Und dann kommt er so in die Wohnung so zurück. Wo sind sie? Hä? Na, ich wollte nur ihre Socken waschen? Ja, mit meinen Strümpfen zusammen. Ja, ich wollte die im kochenden Wasser irgendwie so waschen oder sowas. Und dann, ja, wie soll ich denn sonst Kochwasser irgendwie kriegen? Und wenn ich den Herd nicht anmache, muss man das bei ihnen etwa noch anzünden? So. Stellt das Gas an, geht einfach weg. Wie, ich riech nix. Nee, hier ist doch nix. Sie ist halt eine gute Hausfrau. Nicht sehr toll. Ah, denkst du echt so, wie dumm ist man einfach? So, man riecht Gas. Wobei, ich muss ganz ehrlich gestehen, an diesen Stellen dachte ich mir echt so, okay, haben die sich jetzt endlich umgebracht oder nicht? Das hat ein bisschen Spannung hervorgerufen. Das ist das Problem, weil du hast, normalerweise denkst du, sowas gibt's eh nicht in den Filmen. Aber das ist ja schon düsterer geworden, als du gedacht hattest. Und dann dachtest du, ist das jetzt richtig tief in den Abgrund reingegangen? Und dann, nein, natürlich nicht. Wer weiß, wie tief das gegangen wäre. War das nicht auch die Zeit, wo irgendwie diese Hollywood-Regeln waren, dass du so und solche Sachen nicht zeigen darfst? Dieser goldene Code oder wie das heißt. Du darfst keine Toten zeigen. Nee, dass du auch keinen Kuss zeigen darfst oder so. Ein Kuss? Bitte? Du darfst keinen Kuss. Oder nee, ich glaube, du durftest keinen interrassischen Kuss zeigen oder sowas, glaube ich. Gut, dass alle weiß waren. Nein, und auch kein gleichgeschlechtlichen. Bis auf den Putzmann, der war schwarz. Ja, ein Schuhputzer und. Ein Schuhputzer und ein Hausmeister, das war's. Waren beide schwarz. Beide sehr ehrenhafte Männer und Berufe. Und haben beide keine Sprechrolle bekommen. Nee, warte, stimmt, untypisch ein Musiker zu dieser Zeit. Stimmt, ein Jazzmusiker noch, ups. Oh, stimmt, ein Jazzmusiker. Auch überhaupt nicht klischeehaft oder so. Nein. Und ein asiatischer Kellner, der Schrimps bringt. Also, hey, multikulturell, der für seine Zeit. Okay, habe ich da irgendwie nicht aufgepasst an der Stelle? Also egal. Gut, aber kommen wir mal zur Einordnung. Jo, also unsere Liste hier. Und jetzt ist es, bei der Liste ist es echt so fraglich, weil es hat gute Momente. Also die Höhepunkte des Films sind höher als bei einigen anderen, aber der Durchschnitt ist so schlecht. Ja, ich muss mal kurz hier gerade gucken. Das könnt ihr jetzt mal spontan ignorieren. So. Ich könnte mal spontan ignorieren, was ich da habe. So, das ist die derzeitige Liste. Ja, wir haben ja bisher 32 Filme. Das ist die bisherige Liste. Ich glaube, ich mache die allerdings mal irgendwie anders. Wo würde ich den einsortieren? Also ich kann schon mal sagen, auf jeden Fall schlechter als Alien. Ihr habt Alien geschaut. Ja, ist Platz 4. Gott, fuck, wir müssen doch immer irgendwas gegen Wild Tales machen. Nächste Woche mache ich was gegen Wild Tales. Ich habe meine. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass Ikiro tiefer gelandet ist als das Boot. Ja, das auch zu Recht. Nee. Ikiro, ist das nicht dieser Hund? Nein. Nein, das ist ein Spiel, aber ich weiß, was du meinst. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film von 19 irgendwas, Japan. Ja, aber es gibt doch so einen Film mit so einem Hund. Aus China. Aus wo? China. Kenn ich nicht. Wo liegt China? Vielleicht kriegen wir den auch noch auf die Liste. ja, aber. Es gibt doch so einen Hund, wo der Besitzer gestorben ist und der Hund dann am Bahnhof wartet auf den Besitzer und ganz traurig. Dann rennt er, glaube ich, Familie und. Keine Ahnung. Okay, ich habe meinen Platz. Weißt du deinen? Auch. Mein neuer Platz ist die 24, weil ich sehe immer noch den Goldrausch ein kleines bisschen besser. Weil einfach Charlie Chaplin, wie er Kartoffeln futtert mit der Gabel. Für mich ist er die neue 29. So tief. Ich fand wirklich Ikiro besser. Ist wirklich so. Der hat mich, ja, wobei, ja, doch, neuer Platz 29. Ich fand Ikiro hatte irgendwie mehr. Das heißt aber, wir sind bei 26,5. Also unser neuer Platz 27 ist es doch noch gerade so besser als das Boot. Hä? 27, ist das dann nicht der neue 28? 26, oder? Ach so. Hör doch zu auf die Worte, die ich sage. Also sind wir bei unserem neuen Platz 27. Was war das nochmal? Ah ja, das Apartment. Das Apartment. So, Steffi, magst du uns die Ehre erweisen auf random.org? Ich sag es jetzt einfach mal. Mal 1 bis 250 mal zu würfeln. Ja. Oh Gott, bitte Nummer 20. Bitte Nummer 20. Bitte Nummer 1. Ich hätte zuvor letzter Woche statt Ikiro Star Wars gucken können. Ich werde da ewig drauf rumreiten, ey. Fickt euch alle, ey, bis ich Star Wars gucken darf. Ja, aber da war das Vorrecht der Brüste. Was hast du geworfen? Geworfen. 165. Oh Gott, hä? 165 hatten wir aber. Warte, dann ist ja nach oben neben wir, bis wir was haben, was wir nicht hatten. Was ist denn 165? No Country for Old Man, den hatten wir noch nicht. Nice. Hat den einer schon gesehen? Ja, aber ist schon ein bisschen was her. Aber nee. Ich habe ihn gesehen. Der ist war der nicht mit Clint Eastwood? No Country for Old Man. No Country for Old Man, bitches. Crime, Drama, Thriller. Schaut mal, das ist eine Liste, wo ihr schaut. Der lief auch letztens erst noch im Fernsehen. Das weiß ich noch. Was ist denn das für eine Liste, nach der ihr geht? Also wir gehen hier nach der IMDb Internet Movie Database Chart für die Top 250. Und die ist nicht sehr akkurat, es ist halt nach den persönlichen Meinungen der Leute und da sind einfach sehr, sehr doofe, schlechte bei. Aber wie sich rausstellt, ist unsere eigene Liste auch nicht viel besser geworden. Jetzt weiß ich übrigens, Tommy Lee Jones spielte damit. Und die Coen Brothers sind dort hinter. Das heißt, das wird auch wahrscheinlich sich gut treffen. Joel und Ethan. Ich sehe bloß das Poster gerade. Also da hast du irgendwie eine Silhouette eines Kerls im Hintergrund, einen, der mit irgendwie einem Gewehr läuft. Und einem Koffer. Sieht komisch aus. Aber wird nice. Sag ich euch. Wird dir gefallen. Tja, dann hoffen wir darauf. Ich sage gefallen. Voraus. Vor allem nur 122 Minuten. Hatte ein Budget von 25 Millionen und hat 171,6 Millionen eingespielt. Das ist einer unserer kürzesten Filme. Das generell ältere Filme, kann das sein? Es sind halt die beliebtesten. Und das Problem ist, die älteren Filme haben halt mehr Zeit gehabt, beliebt zu sein. Das ist so. Deswegen haben wir für nächste Woche dann No Country for Old Men. Ich bedanke mich im Namen von aller zum beim fürs Zuschauen so. Da haben wir Steffi, dicke Grüße aus der Schweiz in die Schweiz. Da haben wir Christian, Grüße dicke in wo? Grüße dicke. Grüße dicke! Da, wo er auch immer er wohnt. Da, wo ich wohnen tu. Da, wo ich wohnen tu, Junge. Nette Grüße auch dahin. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder geile Filme wie No Country for Old Men besprechen und wieder so richtig geile Themen wie Essen, Schlafen, Minto und Kacken haben. Und wie wir versuchen, Wild Tales loszuwerden. Und wie wir versuchen, Wild Tales loszuwerden. Herzlichen Dank, bis dann, gehabt euch wohl. Ciao.